Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Ja, hallo. Und schönen guten Abend am Welttag der Wohltätigkeit, dem 5. September. Welttag der Wohltätigkeit. Sozialismus. Ja, es wurde mir wieder mal darum gebeten, dass wir uns vorstellen, weil es immer noch Leute da draußen gibt, die offensichtlich unsere Stimmen nicht kennen. Ich sag einfach okay, mal, ich bin der Mars. Mal. Ich bin der Mars-Affe. So. Mein Kanal ist Mama und Magazin. Na, der Rest? Hm? Preis? Irgendwas? Forscherdecken auf. Genau, Forscherdecken auf. Hunderte wissenschaftliche Veröffentlichungen wurden durch eine dumme künstliche Intelligenz geschrieben. Ja, es geht im Endeffekt um ein eingeschworenes Team von Forschern, die sich gegenseitig Aufträge, Publikationen und Renommee zugeschustert haben, indem die mithilfe von verschiedenen Computeralgorithmen quasi Studien umformuliert haben und neu publiziert haben, ausgeweitet haben und teilweise auch einfach nur mit Fachbegriffen um sich geworfen haben, aber dadurch, dass halt die Gruppe gegenseitig gesagt hat, ja, das ist alles wunderbar nach wissenschaftlichen Standards, ist das Spiel recht lange nicht aufgedeckt worden. Dann ist irgendwann jemandem aufgefallen, dass die Autoren ungewöhnliche Fachbegriffe nutzen, ne, sowas wie Colossal Information statt Big Data oder Discourse Acknowledgement statt Voice Recognition. Also Sachen, die selbst der Normalbürger ja weiß und in der Industrie haben sich da einfach bestimmte Begriffe für etabliert. Und der Herr Magazinov hieß der, der hat dann nach und nach recherchiert und hat halt quasi aufgedeckt, wie diese Forscher da ihr Spiel getrieben haben. Und das ist mal wieder ein weiteres Beispiel für das tolle Treiben im Wissenschaftsbetrieb. Normalerweise geht es da immer schon mit rechten Dingen zu, aber man muss immer wirklich aufmerksam sein, weil man darf nicht einfach nur rein wissenschaftsgläubig sein, sonst fällt man auf solche Leute rein. Und hier ist es jetzt nicht so, dass da medizinische Forschung oder technische Forschung oder dass es da großartige Konsequenzen geben wird. Die haben sich nur selber daran bereichert. Die haben jetzt nicht unbedingt die Wissenschaft in den falschen Weg geführt oder die haben sich einfach nur persönlich bereichert. Ja. Von wie vielen Menschen sprechen wir denn da in diesem Netzwerk? Und war das international? Oder? Ja, mir fällt gerade nicht ein, wie viele das waren. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich mir das irgendwo notiert habe. Betrifft das ja doch den Peer-Review-Prozess? Das ist im Prinzip die haben das halt dadurch unterlaufen, den Peer-Review-Prozess. Ja. Naja, wenn du halt dann die richtigen, wenn du so ein Netzwerk hast, kannst du deine neu ausgedruckte KI-Arbeit ja auch an einen richtigen Peer-Reviewer schicken. Und der wird die dann wohlwollend sich anschauen, weil der vertraut darauf, dass du bei seiner nächsten KI-Studie dasselbe machst. Schönes Netzwerk. Ja, wir sollen auf die Wissenschaft. Ja, und die haben sich teilweise einfach wirklich gar keine Mühe gegeben, sondern einfach nur schon Studien, die bereits bestanden haben, einfach umformuliert. Wie gesagt. Mit einem sogenannten Spinbot. Hm? Okay. Nee, aber ich sehe jetzt nicht mehr, wie viel das waren. Also es ist die Anzahl dieser Publikationen geht in die Tausende. Könnt ihr euch jetzt überlegen, wie viele Leute daran beteiligt sein könnten. Aber die Zahl steht da leider nicht. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass da jetzt großartig Konsequenzen gezogen werden können. Ja, es kann sein, dass auf akademischer Ebene vor Ort die Leute halt vielleicht Leuten würden aberkennen, wenn da was auffallen sollte. Aber wir reden hier ja auch nicht unbedingt von Studien aus Europa und Amerika, sondern es geht um Südostasien, Indien, Afrika und nicht, dass sie da alle total korrupt wären und nicht ordentlich arbeiten würden, aber es ist nun mal da jetzt passiert, ne? Genau. Florian Gallwitz. Da ist es passiert. NFT 20 Vortrags. Okay. NTF. Netzwerk für Terrorismusforschung. Heißt das? Das geht um NFTs. Nee, es ist das Netzwerk für Terrorismusforschung. Die haben einen, wie so viele Sachen, ins Jahr 21 verschobenen Kongress gemacht, der eigentlich für letztes Jahr gedacht war. Deswegen heißt das wohl Hashtag NTF20. Und der Herr Gallwitz hat da einen Vortrag gehalten und der wird einige Politiker sehr überraschen. Wir haben ja schon oft über die sogenannten Social Boots gesprochen, wie sie damals von der Dame genannt wurden, also Social Bots. Also das war die Almut von Belo, von der FDP Niedersachsen im Niedersächsischen Landtag, ja. Die Social Boots. War das nicht die Almut, so wie Social Boots? Nee, sie hat wirklich Boots gesagt, nicht Boots. Boots, okay. Dann ist sie Almut oder so. Egal. Also, und das Fazit seines Vortrags ist, Social Bots im Sinne der gängigen Definition existieren allem Anschein nach überhaupt nicht. Was ja schon ziemlicher Hammer ist, ne? Wenn wir überlegen, wie, ich meine, wir müssen nur zum Trump-Wahlkampf zurückschauen, wie da von allen Seiten behauptet wurde, irgendwelche Bots würden hier die Wahlergebnisse, also zusammen mit Gamergate wahrscheinlich, die Wahlergebnisse Richtung Trump verschieben und Social Bots, und das ist ja ganz schrecklich und überhaupt. Ach, die gesamte Social Bot-Forschung basiert auf der Falschklassifikation von Menschen aus Fleisch und Blut als Social Bots. Nein, doch. Oh. Was wir seit Jahren, seit Gamergate, als Gamergate schon hieß es schon, Gamergate sind 300 Leute, die arbeiten aus ihren hier Kellerwohnungen in den Häusern ihrer Eltern raus und haben ganz viele Social Boots. Und damals war das schon falsch. Die Vorstellung, dass Armeen von Social Bots die öffentliche Meinung manipulieren und Verschwörungstheorien verbreiten, ist selbst eine lupenreine Verschwörungstheorie. Manche der einschlägigen Forscher operieren unter Verletzung elementarster wissenschaftlicher Standards und nach meiner Einschätzung zumindest hart an der Grenze zum wissenschaftlichen Betrug. Das ist ja erst mal. Medien und viele Politiker sind einer sehr überschaubaren Zahl von Forschern jahrelang auf den Leim gegangen. Hallo Luca. Winke, winke. Ja, das ist ziemlich vernichtend, würde ich sagen, was er da sagt. Er hat das natürlich dann, du kannst mal weiter runterscrollen. Ja, aber ich meine, beim Luca, der hat ja eigentlich, hat er nicht größtenteils, hat er gesagt, dass Leute Bots sind? Ich glaube, das war doch einer von den Netzwerk-Heinis. Ne? Hier ist ein Netzwerk, ja, ist ein aber, Netzwerk über ein Netzwerk. Ja, aber es ist alles die gleiche, diese gleiche Hysterie, dass Social Media formt unsere Politik, was meiner Meinung nach halt auch eine komplette Übertreibung ist. Weil der Prozentsatz der Menschen, die sich auf Twitter rumtreiben oder so, einfach viel zu klein ist. Ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Zap-Beitrag, da haben sie von 40.000 Bots gesprochen. Sehr schön fand ich hier das Zitat an der Seite von Herrn Martenstein aus dem Zeitmagazin von 8.4.2009. Falls sich morgen übrigens ein Institut zur Bekämpfung der öffentlichen Gesundheitsgefährdung durch Igelbisse gründe und dieses Institut mit Planstellen ausrüste, dann werde ich jedes Jahr eine Studie bekommen, die von der wachsenden Gefahr durch aggressive Igel warnt. Alles andere wäre ja auch ziemlich dumm von den Mitarbeitern des Instituts. Auch sowas, was wir in anderer Form schon seit langem sagen. Von den Feministen oder so, mit der häuslichen Gewalt zum Beispiel. Wenn du genug Leute bezahlst, damit sie irgendwas finden, dann finden die da ganz viel von. Grüße gehen raus an Frau Kahane. Das sollten wir uns mal merken, das IGE-Institut. Das könnte hier noch so zum Running Gag werden. Wir könnten auch selber vielleicht so, wir müssen sie ja vielleicht nicht mit Igeln, damit sie nicht auffällt, aber weißt du so, um mal nebenbei was zu verdienen, vielleicht... Affenbisse, ja? Die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch Affenbisse. Ja. Institut zur Erhaltung der Freiheitsstatue, Verhinderung der Affenherrschaft. Hier haben wir die Methodiken der Botforscher im Überblick. Die weit überwiegende Zahl aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Presseartikel zu Social Bots basiert auf einem von zwei Ansätzen. Erstens, jeder Account, der häufig genug Twitter zählt als Bot. Typischer Schwellenwert, sogenanntes Oxford-Kriterium, 50 Tweets pro Tag. Puh. Oder jeder Account, zu dem das Botmeter oder Botometer der Indiana University einen Bot-Score anzeigt, der einen willkürlich gewählten Schwellenwert, meist zwischen 2,5 und 4, auf einer Skala von 0 bis 5 überschreitet, als Bot. Eine weitere Überprüfung der so identifizierten Accounts findet nicht statt. Die Liste der angeblichen Bot-Accounts wird nicht veröffentlicht und ist auch auf Nachfrage fast nie zu bekommen. Ja? Wissenschaftler, meine Damen und Herren. Dann haben wir hier eine schöne Zusammenstellung mit verschiedenen deutschen und internationalen Schlagzeilen zu dem Thema. wie Social Bots das Internet gefährden, die untote Bot-Armee, Twitter-Bots gegen Corona-Maßnahmen und so weiter und so fort. Ich vermisse irgendwie die russischen Bots. Komisch. Oder gibt es die jetzt nicht mehr auf einmal? Aber ich dachte, die russischen Bots wären gar keine Bots, sondern es wären praktisch so Leute, die da sitzen irgendwo. So, und dann kommt hier unten der Tweet mit dem, wer es genau nachlesen will. Und ich weiß nicht, hast du die Quelle mit reingenommen, die ich als Ergänzung dazu getan hatte? Die könnte die nächste sein, war auch eine Tweet-Quelle. Da erklärt er das nämlich nochmal ein bisschen genauer. Also, sie haben Glück gehabt, dass einer von den Forschern seine Liste von Bots mit ihnen geteilt hat, damit sie sich die näher angucken konnten. Sie haben dann ein repräsentatives Sample von 121 Accounts genommen, aus den fast 200.000 Accounts, die als Bots identifiziert wurden, sozusagen. Das ist so dann nur eine statistische Abfrage, sozusagen, ne? Dass das ein Bot ist oder nicht. Na klar, ist das unwissenschaftlich. Na, der Witz ist halt, dass 116 von den 121 Accounts von Menschen betrieben worden sind. Das heißt, es blieben von den 121 noch genau 5 Accounts da, wo man halt nicht den Menschen dahinter finden konnte. Und dann kannst du ja mal hochrechnen, wie viele von den 200.000 dann noch überbleiben. Und ob das eine Armee ist, die eine Wahl gewinnen kann. Ich glaube es nämlich nicht. Tja, die sind so fortschrittlich, diese Bots, die können nicht nur rumtwittern, die können sogar wählen gehen. So wird die Wahl wahrscheinlich wirklich gewonnen. Sie haben die Antwort. Wir müssen uns wehren. Eine große Gefahr. Sie haben dann auch versucht, mit Hilfe dieser Oxford-Methode, also wir schauen, wer 50 Tweets und mehr pro Tag absetzt, haben sie natürlich auch versucht, rauszufinden. Und haben dafür diese K-Pop-Geschichte Hashtag Bayern3Racist genommen. Da war ja diese Geschichte, wo Bayern 3 irgendwas über Koreaner gesagt hat und das ganze Fandom ausgerastet ist. Und es waren insgesamt 2,78 Millionen Tweets, insgesamt 533.330 verschiedene Accounts. Und mindestens 513 Accounts haben 200 oder mehr Tweets unter dem Hashtag abgegeben. Ja, und der Witz ist natürlich auch wieder, dass da kaum was übergeblieben ist an echten Bots, nachdem sie das überprüft haben. Also weder diese Geschichte mit den Botometern noch die Geschichte mit den 50 Tweets pro Tag hält einer Überprüfung stand. Ja. Es sieht fast so aus, als ob es die gar nicht gibt, als wäre das so eine... Ja, waren das Potemkinsche Dörfer gewesen, die anderen, die unter anderem geholfen haben, die Regeln im Internet zu verschärfen. Also man könnte sagen, wir sind belogen worden. Oder zumindest könnte man sagen, dass unsere Digitalpolitiker ein ganz schön gutgläubiger Haufen sind. Tja, in dem Science-Fiction-Film wäre der Plot-Twist jetzt wahrscheinlich, dass den Leuten auffällt, dass in Wahrheit alle Leute nur Bots sind. NPCs. Sowohl die, die Studien machen und normal rumtwittern, als auch die, über die sie die machen. Dass es keinen einzigen echten Menschen auf Social Media gibt. Genau. Da, da, da. Da, da. Haben wir schon einen Titel? Dann können wir das zu der Liste mit Knicklicht und Miete pro Kopf hinzufügen. Das Buch kommt bald raus. Aber jetzt kennt ihr den Twist. Sagt aber bitte nicht den anderen Leuten, was der Twist an dem Buch ist, weil sonst kauft es ja keiner. Ne? Ja, der Titel irgendwo von... Der Titel ist Ex Machina. Wurde schon verfilmt. Shit. Ja, ein starkes Stück auf jeden Fall. Und das interessante Finding auch mit den, gerade am Anfang, die Zusammenfassung da. Ja, das ist ein Bericht, der mir geschickt wurde von einem Bekannten. Das sollte ich da mal zeigen. Es geht um die Transmutation, die das Atommüllproblem lösen soll oder lösen können soll. Und ich hatte das so verstanden, dass hier in Belgien in dem Reaktor da so eine Art technischer Durchbruch passiert ist. Der ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz so groß, wie ich da gedachte erst. Aber auch mit diesen Sachen sind sie da im Prinzip auf einem guten Weg. Und ich glaube, es steht auch unter anderem drin, wie lange man mit dem Atommüll noch auskäme, den wir jetzt hätten, wenn das mit der Transmutation gut klappen könnte. Nämlich irgendwie ungefähr 100 Jahre oder so. Das heißt, da bräuchten wir praktisch gar keine Kosten mehr sozusagen für den Verbrennungsstoff mehr groß aufwenden. Wenn wir die alle wieder, wenn wir das wieder ja, verbrennbar machen könnten, ne? Brennfähige Stäbe draus machen könnten. Und so. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt zunimmt, auch die Informationen darüber, dass es da möglicherweise. Ja, so habe ich das eigentlich nicht verstanden, dass wir da wieder brennfähige Stäbe draus machen, sondern nur, dass er diesen Müll von 300.000 Jahren Verfall auf 300 Jahre runterkriegen und die Menge auch reduzieren um das Hundertfache, was ja für diese ganze Endlagergeschichte und so. Und aber hier steht doch, in einem Kernreaktor befeuern dann Neutronen den langlebigen Atommüll. Das Ziel ist auf jeden Fall, das auch noch zu verwerten. Das schon eben, in was den man da Reaktor rein und bombardieren das da, aber das erzeugt wohl nichts. Also der. Ja, aber es gibt doch schon Reaktoren, also zumindest wird behauptet. Ja, die Russen können das angeblich schon, ja. Ich habe das jetzt hier nicht so verstanden, dass es jetzt hier darum geht, das sage ich ja nur. Es geht um die Reduzierung von dem Müll. Ich hatte gedacht, dass non-binären Menschen zusätzliche Körperteile wachsen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, trans Half-Life matters. Aber was der Artikel auf jeden Fall hergibt, ist, dass die Länder in Europa doch zum größten Teil darauf setzen und ich glaube auch einigermaßen kritisiert wurde, dass nämlich europäisches Geld da demnächst reinfließt, also dann womöglich auch noch deutsches. Naja, es gibt dieses große Land in Europa, das da einfach irgendwie eine Phobie hat. In die Forschung und so weiter, ja genau. Und die Deutschen gehören dazu zu den Ländern, die Atomophob. Genau. Oder Spaltophob. Nee, spaltophob sind die Deutschen nicht. Im Spalten sind die momentan Weltmeister. Ja, sie nur Geimpfte und Ungeimpfte. Ja, ich finde aber die Kenndaten 300.000 auf 300 Jahre und das Tausendfache irgendwie weniger einfach auch schon nicht so schlecht, dass man das vielleicht trotzdem, wenn es nicht ultra teuer ist, auch in Betracht ziehen sollte. Ne? Und wenn sie uns mit der Nummer verarschen, kriegen wir es nicht mehr mit. Wenn die dann in 300 Jahren sagen, tut uns leid, das war nur so ein Verkaufsding. Eigentlich ja, ich glaube, das müsste aber ja berechnen können. Ne? Das können sie ja dann berechnen. Und auch wenn das Material schon weniger wird als alleine, dann wahrscheinlich schon einiges helfen. Ja, das zeigt nur, die Forschung, die geht voran und Atom ist nicht der Teufel. Ja. Golfstrom mal wieder. Ja, fand ich auch einen sehr interessanten Artikel. Da hat jemand als Referenz genommen, die in diesem Bericht von Niklas Börs vom Potsdamer Institut Klimafolgenforschung und hat darauf referenziert, also was er eben da berechnet hat und dass es vor allen Dingen um diese Strömung gibt, die wie heißt das denn im Atlantisch, Mehrdekadenströmung oder so heißt es, die eben ja das Klima an verschiedenen Orten eben sehr unterschiedlich macht. Vor allem Süd-Nord macht das viel aus und eben auf den Golfstrom wirkt das auch sehr stark. Wie stark, das ist aber eben immer so fraglich. Da gibt es dann eben verschiedene Veröffentlichungen, die verschiedenen starken Einfluss ausweisen und so weiter. Und am Ende ist es im Prinzip so eine Art chaotisches System. Das Wetter ist ja ein chaotisches System, wo es dann unter Umständen, wie hat er das genannt, so eine statistische, im chaotischen System, eine kritische Verlangsamung oder so gibt. Das heißt also ein Datenpunkt im Prinzip, der einen auf bevorstehendes Zusammenbrechen oder so hinweisen kann. Und diesen Punkt, den hat man da wohl ausgemacht, obwohl es irgendwie ja auch irgendwie nicht ganz so deutlich ist, dass man den Punkt an dieser Stelle dann so festlegen muss. Ich fasse das mal so zusammen. Kann man sich vielleicht mal reinziehen, wenn man ein bisschen genauer wissen will, was so mit dem Klima los ist. Denn da sind auch in den Kommentaren noch ein paar Fachleute schon unterwegs und so, fand ich alles so ganz interessant. Ja, ich fand es vor allen Dingen auch interessant, diese ganze Beschreibung von, ja, was in diesem Wasser sich überhaupt abspielt und was man da jetzt feststellen kann und so. Also, ja, es wird ja behauptet zum Beispiel, dass das Wasser absinkt oder so. Vor allen Dingen mal, was für sinnvolle Artikel die hier erzeugen können bei Spektrum, weil wenn die Soziologieartikel von denen sind ja immer der übelste Blödsinn. Die wir das da ist wegen der KI, hatten. Chris. Ja, wegen der KI. Wahrscheinlich. Und das hier ist auch von so einem, der bei Twitter auch immer gut vom Leder zieht irgendwie. Aber dieser Artikel ist sehr interessant auf jeden Fall. Ja, man sieht, finde ich, auch, dass das Ganze nicht so einfach zu beantworten ist mit das gibt's oder das gibt's nicht. Es ist einfach so, gibt's nicht. Ne? Es gibt einige Hinweise und dann gibt es wieder Theorien und was weiß ich nicht alles. Also, da kriegt man da bei dem Artikel, finde ich, einen guten Eindruck von. Leichtes Kaffee trinken. Der Artikel ist vom Preis. Ja, die umfangreichste, natürlich. Ja, viele haben sich es ja schon gedacht und viele haben sich vielleicht gedacht, wusste man das nicht schon, aber nein. Leichter bis moderater Kaffeegenuss führt dazu, dass das Herz-Kreislauf-System stabiler ist, man geringere Risiken für Herzinfarkte hat und sehr viele andere Krankheiten, die damit zusammenhängen. Hier ist eine Studie über, die größte Studie, die über 11 Jahre gelaufen ist, Langzeitstudie mit über 30.000 Teilnehmern von der Europäischen Kardiologiegesellschaft. Ja, also auf jeden Fall, das Thema ist ab jetzt nicht mehr umstritten, kann man wirklich sagen, weil wenn man eine Langzeitstudie über 11 Jahre mit 30.000 Teilnehmern hat und das Ganze wurde auch wirklich wissenschaftlich begleitet, da dauert das auf jeden Fall wieder 11 Jahre, bis jemand das Gegenteil behaupten kann. Also Leute, trinkt mehr Kaffee. Also maximal drei Tassen. Aber genau sowas habe ich gehört von Alkohol. Da gibt es wohl einen neuen Film namens Rausch oder so, wo dann die These verfolgt wird, dass man mit 0,4 Promille besser und intelligenter und, weiß ich nicht, kreativer, schneller und so weiter ist. Schöner anerkannter, sozialer, weiß ich nicht, was alles. Pegel wäre. Trinken als Lebensstil. Leichtes Pegel trinken, aber nicht übertreiben, keinen Unsinn erzählen und so. Also dazu kann ich jetzt überhaupt nichts sagen. Also wenn man Alkohol im Körper hat, es gibt ja irgendwann Ausfallerscheinungen und ich meine, Ausfallerscheinungen sind nie positiv. Was soll da Positives dran rumkommen? Ich wollte gerade sagen, mir hat auch mal so ein Verwirrter in der Fußgängerzone erzählt. Ja, die These ist auch noch nicht so ganz belegt, glaube ich. Also das war ein Film, der... Wenn man eh total nervös ist und Nervenleiden hat oder so, dass man ein bisschen ruhiger ist, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Ach ja, kreativitätsanregend finde ich aber schon auch, ne? So das erste halbe Bier oder so. Schon, doch. Mir hat ja mal so ein Verwirrter in der Fußgängerzone erzählt, dass man hier von diesem Psychopharmaka, wenn man das den Hummern gibt, dann werden die sozialer und... den Hummer. Ja, Hummer. Dann steigen die auf. Hummer, das ist gut. In der Dominanz. Faszinierend. Ja, aber Price. Ja, der Alkohol öffnet ja auch die Venen. Ne? Vielleicht liegt es daran, dass man plötzlich ein bisschen besser durchblutet ist. Oder? Price, da steht 3 Tassen, ne? Nicht 30. Ja, ich weiß. Ich glaube Besserung. 30 Pinchen. Ah ja, stimmt, der war auch von mir. Ja, das ist eine Sache, die ist schon vor einigen Monaten passiert. Hier geht es um Weltraumnachrichten und da sind im Endeffekt 2 Satelliten miteinander zusammengestoßen im März und man hat es erst vor einem Monat mehr oder weniger gemerkt, anhand der Auswirkungen, weil das ist im Endeffekt ein Bauteil von einer Rakete von einem chinesischen Spionagesatelliten und ein russischer Spionagesatellit oder umgekehrt, sind zusammengestoßen. Und da es halt Militärsatelliten ist, die nicht kartografiert waren und die Regierung halt auch nicht Bescheid gesagt haben, ist das halt erst dadurch aufgefallen, dass es gab ja in den letzten Monaten mehrere seltsame Ereignisse, wo es beinahe Kollisionen mit Weltraumschrott gegeben hat, mit aktiven Missionen, wo auch Menschen teilweise von betroffen wurden. Und jetzt weiß man, wo diese ganzen unkartografierten Sachen auf einmal herkamen. Die kamen von diesem Zusammenstoß. Und seitdem dieser Zusammenstoß passiert ist, hat sich die Trümmermenge schon ver-18-facht. Die alleine von diesen Satelliten ausgeht. Und es ist in einem relativ hohen Orbit, dass es auch sehr lange dauert, bis diese ganzen Teilchen weg sind. Und diese Trümmerteile, die stoßen halt mit anderen Trümmerteilen zusammen und erzeugen weitere Trümmerwolken, die auch in andere Richtungen fliegen. Es ist so ein kleines Mini-Kessler-Syndrom. Es gab einmal einen Satellitenzusammenstoß im Jahr 2009. Ja, der gilt jetzt immer noch als das größte Event von Trümmerteilen, die den Globus quasi umfliegen. Ich hatte ja mal die Webseite Stuff in Space hier vorgestellt. Da konnte man das ja sehr gut auch sehen, wie viele von dieser Trümmerteilwolke tatsächlich nur von einem Zusammenstoß war. Das waren jetzt etwas kleinere Objekte, aber der Raum im Weltraum wird immer enger und wird immer enger und ich erwarte nicht nur aufgrund von diesem Zwischenfall, sondern aufgrund des Kaskadeneffekts, der halt läuft, dass wir sehr viel mehr Zusammenstöße haben werden in den nächsten Jahren. Und die sollten sich mal wirklich beeilen, mit ihren ganzen Missionen den Weltraumschrott aufzuräumen. Die ganzen Sachen sind ja alle noch in der Planungsphase und die reden halt alle von praktikablen Systemen im Jahr 2025. Aber wenn das so weitergeht und so eine Sache passiert, dass da mehrere Monate lang keinem auffällt, dass da auf einmal eine neue riesige Trümmerwolke durch die Flugbahn von verschiedenen Objekten fliegt, ja, die Situation ist doch schon schlimmer, als alle erwartet haben. Ja, die ESA warnt ja schon eindringlich. Ich glaube, sie sollten noch ein bisschen eindringlicher warnen. Ja, die Amis, die machen ja auch keinen Fortschritt. Die Weltraumputze steht immer noch da auf Ellis Island und startet aber als nicht. Ich weiß nicht. Das muss schneller gehen. Tja, vielleicht fällt dem Elon Musk ja dazu was ein. Der kann irgendwie negativ vielleicht fällt dem Elon Musk irgendwas ein. Der kommt dann wirklich mit der Weltraumputze um die Ecke und sagt, hier, das ist ein ganz neues Projekt. Ich meine, er hat doch schon ein Auto hochgeschossen. Ja, also ja, bitte. Er hat schon beigetragen, meinst du. Und dann soll er jetzt auch... Genau, er soll mal ein paar Care-Fahrzeuge hochschießen. Ja, aber die Care-Arbeit wird ja meistens von Frauen gemacht, Preis. Oh ja, stimmt. Das wäre dann natürlich wieder... Können die das nicht von der Erde aus machen, so per Drohnenbedienung oder so? Also es gibt bestimmte, die Chinesen haben ja beispielsweise versucht, Satelliten dadurch runterzuholen, indem sie abschießen und dadurch auf eine geringere Umlaufbahn bringen, aber das hat dazu geführt, dass es überhaupt nicht funktioniert hat und mehr Schrott entstanden ist. Also man muss ein System haben, wo oben entweder mechanisch mit Netzen, mit Magnetismus oder anderweitig hydraulisch die Teile wirklich eingesammelt werden und vor allem müssen irgendwelche Feststoffkörper hochgeschossen werden, die halt diese ganzen Mikrofragmente einfach aufsaugen. Wir könnten einfach so da oben mit Metall zerfressende Mikroben aussetzen. Dann wäre da ruckzuck alles wieder sauber. Und genau, die müssen nur noch im Vakuum überleben, dann klappt das. Und dann müssen die auch noch den Weltraumschrott von unserem Planeten unterscheiden können, natürlich. Ja. Ja. Grey Goo. Ja, und von der ISS, ne? Ja, die ISS ist halt, ich meine, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, die ist gefährdet. Bleiben wir im Weltraum, bleiben wir in unserem Sonnensystem, gehen wir ein bisschen weiter weg. Ja, ich meine, seitdem Pluto nicht mehr dabei ist, haben wir ja offiziell nur noch 8 Planeten in unserem Sonnensystem. Das war eine Unverschämtheit. Das ist Ableismus in seiner Reinform, nur weil er zu klein ist. Und ich meine, die ganzen Kuiper-Sachen, die sind ja auch ziemlich groß, könnten auch Planetoiden sein. Aber es gibt im Endeffekt ein Phänomen, das rein aufgrund der Umlaufbahnen, wie die Umlaufbahnen sich verhalten zur Sonne, dass rein theoretisch noch ein 9., 10., 9. in dem Fall jetzt Planet da sein müsste. Mit einer sehr exzentrischen Umlaufbahn um den Planeten, um die Sonne. Aber das Ganze ist nur rein theoretisch. Aber das Punkt ist da ist immer eine Diskrepanz gewesen in der Art und Weise, wie die Sachen berechenbar waren. Und man konnte sich nur dadurch erklären und konnte darauf Rückschlüsse ziehen. Und jetzt hat man diese Forschung weitergetrieben, dass man soweit sagen kann, sollte das der Fall sein, dass diese Störungen in den Gravitationsquellen von den Umlaufbahnen irgendwie durch diesen Planeten erklärbar wären, dann müsste dieser Planet sich auf einer Umlaufbahn entwickeln, die in einem gewissen Spektrum liegen müsste. Das ist jetzt hier natürlich vereinfacht visualisiert dargestellt. Ne? Das ist ja nämlich ein Aldebaran oder Nibiru oder wie es heißt. Ja, im Endeffekt eine Planet X, ne? Planet 10 war das ja. Ne? Achso, das weiß ich nicht genau, ja. Und, Aldebaranische Imperium, muss man eben wissen. Ja, also da kommt was auf uns zu, könnte man meinen. Aber jetzt ganz im Endeffekt, ist jetzt im Endeffekt so weit, dass man sagen kann, okay, wenn es den Planeten tatsächlich gibt, gibt es einen gewissen Teil vom Weltraum, den wir jetzt observieren können und dort könnten wir den finden. So, und jetzt wird es dann halt wohl in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch wissenschaftliche Forschungsanstrengungen geben, die das Ganze etwas ernster angehen, die dann halt diesen Sektor des Weltraums untersuchen, ob man den Planeten dann nicht vielleicht aufstöbern kann. Und das wäre natürlich eine wissenschaftliche, super tolle Entdeckung. Nein, Urtika im Chat. Nein, es handelt sich nicht, und das möchte ich hier ausdrücklich sagen, ganz sicherlich nicht um den Todesstern der Weltraumaffen. Nein. Das ist völlige Spekulation. Genau, wir verwenden ja auch den Todesdoppelpunkt, weil wir ja Oder den Todesunterstrich, je nachdem, wie wir drauf sind. Der war zuerst. Wo muss ich den denn setzen? Nach Affen? Nach M vor Affen oder wie? Nee, ich habe vorhin aus Versehen fast. Ich habe vorhin aus Versehen fast Hashtag Welttraumaffen geschrieben und darüber nachgedacht, wie man das verwenden kann. Ein Träumchen. Hm. Ja, bei diesem hier fällt mir ein Planet 9 from Outer Space. Ja, ist mir auch als allererstes eingefallen, aber das heißt Plan 9 from Outer Space. Ich weiß, aber es klingt trotzdem so ähnlich. Naja, interessante Sachen. So, der eine Film ist einfach hier auf dem Planeten 9 landen können. Ne, weil wer weiß, wann der überhaupt mal wieder in unserer Nähe ist, dass wir überhaupt, ne, der hat ja eine sehr exzentrische, also der eine Witz sehr weite Umlaufbahn halt auch. Ne? Der Witz ist ja wohl, dass der nie in unserer Nähe ist, sonst hätten wir ihn ja schon gesehen. Ja, oder vielleicht war er halt die ganze Zeit nicht da, das aber... Das ist bestimmt diese religiöse Prophezeiung, die sich dann bewahren. Pass mal auf, so. Nachher ist es hier wie in dem Lars von Trier-Film, Melancholia. Oder wie in dem Iron Maiden-Song, Out of the Silent Planet. Also man kann auf jeden Fall ausschließen, dass das Szenario passiert, dass der Planet so nah an der Erde vorbeifliegt, dass, was weiß ich, irgendwie Atmosphäre rüber gesaugt wird oder sowas. Das ist ja auch immer ein Teil der ganzen Planet X Erzählung gewesen, die damals halt so kursiert ist. Sobald kommt ein Planet und dann ist unser Planet unbewohnbar und solche Sachen. Also das ist wissenschaftlich definitiv nicht der Fall, wenn man halt dieser Sache glauben kann, dass man da jetzt die Umlaufbahn herausgefunden hat. Waren die Güter-Astronauten? In Wahrheit wird ja auch unser Sonnensystem dadurch nur vielfältiger. Und ich begrüße das. Genau. Wir brauchen neue Planeten wie Goldstücke. Unser Sonnensystem wird sich verändern und ich freue mich darauf. Das stimmt. Ja, immer zu was anderem. Android-Google-Uhr lässt offenbar regelmäßig den Wecker ausfallen. Und ich glaube, da habe ich schon mal vor Jahren drunter gelitten, aber das nicht weiter verfolgt. Und jetzt macht sich aber die Beschwerdeabteilung unter der App oder so, also die wird immer größer. Die Leute meckern darüber, dass der Wecker irgendwie ausfällt. Das hat eventuell was mit dieser Stillschaltefunktion zu tun, wird vermutet, aber es ist noch nicht ganz geklärt. Das Developer-Team ist wohl drauf angesetzt oder so. aber wenn der mal verschlafen wurde oder wenn er mal guten Grund braucht oder so, der Dickel ist vielleicht einer, ne? Genau. Gleich an deinen Chef schicken. Ich glaube, das ist ein weiteres Indiz. Was hätte ich denn machen sollen, Chef? Das ist ein weiteres Indiz für meine Vermutung von eben, dass wir in Wahrheit alle Social Bots sind. Das kann auch sein. Aber Chris, jetzt mal ernsthaft, das ist doch eigentlich, wenn ein Fehler, der ruckzuck gefunden sein muss, oder ist... Finde ich eigentlich auch. Ja, denke mal, dass sie wahrscheinlich ja diesen Ruhemodus da halt in ihrem System irgendwie verdrahtet haben, dass der halt die ganzen Töne und alles halt unterdrückt. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich relativ schwierig, dann für einzelne Sachen den dann wieder einzuschalten. Vielleicht benutzen sie es auch direkt, um ein bisschen Strom zu sparen oder so. Und schalten. Aber jede App hat die Funktion, also ich meine, ich nutze zum Beispiel Telegram, um mit meiner Rollenspielgruppe zu kommunizieren. Und da kann ich ja auch einzelne Kanäle laut, leise, an, aus. Ich meine, aber diese Ruhefunktion, die ist ja systemweit, wenn ich das richtig verstehe. Und das werden sie dann wahrscheinlich ja so angelegt haben, dass das halt auch wirklich alles dann einfach überschreibt. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich schwierig, da einzelne Sachen dann wieder. If Caller gleich Wecker, then do not unterdrück. Ich meine, wo ist denn das verfügte Problem? Ja, das ist ja das Problem ist wahrscheinlich, wenn es neu eingeschaltet wird, ne, dass es überschrieben wird, sozusagen. Und dass man es dann einrichten kann danach oder so. Weil man das ja dann auf der Systemebene halt eben unterdrücken muss, die ganzen Töne. Und die einzelnen Anwendungen liegen ja darunter. Und das ist, glaube ich, schon nicht ganz so einfach, da dann wieder irgendwelche Ausnahmen reinzubauen. Außerdem, wie ich gerade eben schon meinte, kann ich mir auch vorstellen, dass wir das dann direkt noch benutzen, um weitere Dinge dann zu machen. Was ja bei diesen Sachen auch immer wichtig ist, ist halt Akkulaufzeit und so. Und dass wir dann vielleicht irgendwie sich denken, so, ja, okay, wenn das eh keinen Mucks von sich geben darf, dann können wir auch gleich die ganzen Sachen erstmal auch den Prozessor runterfahren und alle möglichen Dinge halt eben direkt verschieben, irgendwie, dass die dann auch nicht ganz oft ausgeführt werden oder so. Weil die Apps aus dem Speicher rauskicken und so. Brummt ja eh nicht gerade, ne, kann ja eh nicht keine Töne machen und so und dass das sich dann halt auch beißt, dass dann vielleicht irgendwie, wenn jetzt der Prozessor halt seltener da irgendwie in den Zyklus geschickt wird, dass er dann vielleicht auch irgendwie mal was verpasst, ne? Was dann auch nur einmal irgendwie ausgeführt wird oder so. Ich bin gespannt. Tja, also, wenn ihr pünktlich zur Arbeit kommen wollt, müsst ihr jetzt ein iPhone haben, oder was? Ich meine, ist doch klar, wo das herkommt. Ist auch da ein Ich Fehler, das ist eine eiskalte Sabotage. so ein bisschen Eiskalte komisch. Sabotage. Oder die Maschinen wollen, dass wir Schlafschafe bleiben, ja, genau. Genau, don't wake up. Don't wake up, people. Obey. Take the blue pill. Genau. Learn from China. Ja, unsere Freunde von Kotako, die Genossen von Kotako, haben in feinster kommunistischer Manier uns die Weisheit der chinesischen Spieleregulierungsbehörde übermittelt. Und ich fühle mich geehrt, dies hier wiedergeben zu dürfen. Die Genossen von Kotako sagen, weil dass man einfach, ne, es ist mal wieder der Schnappreflex, sobald China in China irgendwas passiert. Oversimplifications by English Language Writers and Commentators pop up. Ja, wunderbar. Ne, die haben natürlich gar keine Ahnung. Worum geht es? Geht darum, dass jetzt ab September Spieler unter 18 Jahren maximal eine Stunde freitags, samstags und sonntags in der Woche spielen dürfen und an gesetzlichen Feiertagen. Und das ist einerseits, und jetzt wird euch erklärt, warum das nicht schlimm ist und gar kein Eingriff in irgendwas. Ne? Ich meine, man kann sich jetzt drüber streiten, ob übermäßiger Spielekonsum für Kinder schädlich ist oder nicht, aber eine Stunde am Tag ist schon ziemlich drakonisch, vor allem wenn es halt nicht die Eltern sagen, so oder was weiß ich, wenn man auf einer betreuten Schule ist oder sowas, die Betreuer oder sowas, sondern halt ja, die staatliche Regulierungsbehörde. Ja, Aber ist auch es ist natürlich keine kein Empfehlung Gesetz, oder ne? so. Also man, ne, man darf es natürlich nicht, es ist natürlich kein Gesetz, darum ist es gar nicht so schlimm. Es kommt nicht von der Regierung, sondern es kommt von der nationalen Presse- und Publikationsadministration. Und das ist ja nicht die Regierung. Deswegen hat es mit der Regierung nichts zu tun. Danke, liebe Genossen von Kotako, dass ihr mich darüber aufgeklärt habt. Wunderbar. Und Hat mit der Regierung nichts zu tun. hat gar nichts mit der Regierung zu Ja, tun. Also man weiß gar nicht, warum soll man sich darüber aufregen? es Hallo? befindet sich in China, aber es hat mit der Regierung nichts zu tun. Finde den Fehler. Genau, und es ist ja auch nicht so, dass es schlecht wäre für die Unternehmen, ne, weil die Unternehmen, die haben schon gesagt, dass sie keine Einnahmeeinbußen dadurch erwarten. Ja, und E-Sports für über 18-Jährige wird ja auch vom Staat gefördert. At the national level, the Ministry of Education started categorizing E-Sports Management as an official major in 2016. Also seit Jahren ist E-Sports in China natürlich auch ein Thema, allerdings für über 18-Jährige. Die Frage ist, wie sollen die Leute, wenn sie 18, mit, ne, wenn sie 18 werden, können sie auf einmal spielen? Sie müssen vorher das Spiel nicht einmal in die Hand gehabt haben, sind direkt E-Sport-Profis. Ne? Ja, Oder kann klar. man dann in den E-Sport-Camps auch für Minderjährige diese Regeln ausfallen lassen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Was meint Die ihr? fangen einfach mit Rumtrollen irgendwo an und dann ja, satteln sie auf wie heißt das Ding? League of Hassrede? Legends um. Ja, also ich glaube, dass angehende Profis tatsächlich eine Ausnahmeregelung kriegen, ja. Dass sie das dann Ich trotzdem dürfen, wenn der finde, 16 sind. das Tja. ist so, wie French Taunter 12 im Chat sagt. Kakao ist nur, wenn es der Spaßstaat macht. Genau, und außerdem ist das ja sowieso gar kein Problem, weil Steam ist davon ja gar nicht betroffen, ne? Und mit dem VPN, der ja in China überhaupt nicht illegal ist, in Anführungszeichen, kann man ja einfach Steam benutzen, ne? Also wo ist überhaupt das Problem? In fact, Steam had around 30 million Chinese users in 2018. Ja, 2018. Wie sah es 2019 aus? Wie gesagt, also VPNs sind nicht legal in China. Ja, das wissen vielleicht viele Leute nicht. Ne? Aber jetzt kommt der beste kommunistische Satz. Also ich muss wirklich sagen, die Genossen von Kotaku, die haben sich hier wirklich besonders viel Mühe gegeben, mit Inbrunst das Richtige zu sagen. If nearly two-thirds of parents reporting a gaming addiction issue are laborers, then it reframes the narrative of the restrictions as an initiative that is mostly relevant to working families. Alles für den Arbeiter. Alles für den Arbeiter, nicht wahr? Also Ich Kotaku, ich glaube, ihr habt eure ideologische Schulung mit Auszeichnungssternchen schon länger Unterstrich. absolviert, aber ihr habt mal wieder gezeigt, warum ihr die Besten seid, wenn es um Unbiased News aus dem Gaming-Sektor geht. Soeben erreichten mich Neuigkeiten. Die Genossen von Guardian haben zusammen mit den Komsomolzen von Kotaku eingestimmt in den Chor derjenigen, die die bösen, freiheitsliebenden Menschen im Westen gegen China aufbringen wollen. Also ja. Das breitet sich lustigerweise aus in den genau den Publikationen, wo man gedacht hätte, dass es sich hin ausbreitet. Diese Anbiederung, dieses Stiefellecken, dieses Kotauen vor China geht mir echt auf den Sack. Die sollten sich echt in Kotau umbenennen. Ja, genau, die sollen einfach jetzt Kotau heißen. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist gut, ja, das chinesische Zeichen für Kotau ist genau das gleiche wie für Kotaku, würde ich sagen. Ja, nee, das ist das gleiche Zeichen wie für Gorka. Genau. Ich bin übrigens darauf hingewiesen, dass teilweise unsere Talks nicht so gut zu verstehen sind, wenn man nicht im Thema ist oder so. Ja, kann ich sagen. Ab und zu mal so Sachen wie den Kakao oder so erklären. Wäre nicht schlecht. Zensur ist nur, wenn es der Staat macht. Und der Chris hat daraus gemacht, Kakao ist nur, wenn es der Staat macht. Und das hat sich bei uns zu einem geflügelten Wort entwickelt, wenn es um Zensur geht. Das war auch mal ein Streamtitel von uns. Und das ist natürlich eine Anspielung auf dieses Ding mit dem kakaohaltigen Getränkepulver, was mich schon mal irgendwie gewundert hat. Dass man irgendwie sagt so, ja, nee, das ist kein Kakao, das ist kakaohaltiger Getränkepulver. Als ob das jetzt irgendwie so einen Unterschied machen würde. Und Getränkepulver mit Schokoladengeschmack. Ja, das gibt's vielleicht auch. Das ist ja nur was total. Jetzt, das ist ja einfach nur so ein Teil von unserer regelmäßigen Serie. Immer wenn ich bei Twitter irgendwie merke, dass hier jemand mal wieder stolz davon erzählt, dass er seine Masterarbeit zum Thema irgendwas mit Gamergate schreibt. Und dann zeige ich das hier, wie wieder Dreck reingerieben wird und die Forschung dazu. Und wir haben zwar gerade eben schon unsere 2G-Regel komplett erfüllt durch die wiederholten Erwähnungen von Gamergate, aber auch das setzt jetzt nochmal einen oben drauf. Ja. Yeah. Gamergate beenden, ja. Ihr müsst es nur einfach mal lassen. Das hier habe ich zufällig vorhin noch gefunden auf Twitter, dank dem mir leider nicht namentlich gerade einfallenden Menschen, der das gepostet hat. Hier haben wir eine erwachsene Frau, Camilla Tominey vom Telegraph. Grown men shouldn't be wasting their lives playing video games. Also erwachsene Männer sollten ihr Leben nicht verschwenden, indem sie Videospiele spielen. Die einzigen erwachsenen Menschen, die immer noch das Wort Playtime benutzen, sind nicht die, die ihr oft in der U-Bahn trefft. Sie sind damit beschäftigt, draußen auf ihren E-Scootern ihren E-Rollern herumzurollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich rieche irgendwie Klischees aus dem vorletzten Jahrhundert, so ungefähr. Aber gut. Und worüber regt sich die Dame auf? Sie regt sich darüber auf, dass während sie U-Bahn gefahren ist, als erwachsene Frau, waren da Anzeigen für die Nintendo Switch zu sehen. Und was Nintendo wohl glaubt, ja, wie die Leute praktisch, die U-Bahn fahren, ja, womit die wohl ihre Zeit verbringen. Ja? dass man die mit solcher Werbung traktiert. Ja? Weil, also eine Switch, dafür interessiert sich übrigens meine 8 Jahre alte Tochter. Ne? Ja, sie und jede Menge andere erwachsene Frauen übrigens auch. Also was war das für ein Riesending hier mit diesem, ich wollte gerade sagen Candy Crush, aber so heißt es nicht, dieses Farming-Spiel für die Switch. Das war doch ein Riesenrenner mit den Mädels. Ja. Ach, schnell, wie heißt es? Komisch, ne? Auch über 50% der Spieler sind weiblich, Chris. Hast du das auch schon mal irgendwo gehört? Ich denke mal, Camilla ist nicht so im Thema drin. Ja? Vielleicht hat ihre 8-jährige Tochter da noch nicht so den Ja, Spiel. Aber ihr wisst, welches Spiel ich meine, ne? Wo die da auf so einer Insel sind und sich da irgendwie besuchen können gegenseitig und da irgendwas aufbauen oder so. Das war ja letztes Jahr irgendwie, ich habe schon gewitzelt, dass das Ding hier ein Dingsbums hier eine Auszeichnung verdient hat, dass es die Leute hier durch den Lockdown bringt, hier Bundesverdienstkreuz oder so, weil plötzlich meine ganze Timeline nur voll war von irgendwelchen größtenteils Frauen, die irgendwie gesagt haben, dass sie diese Spiele jetzt irgendwie spielen, von früh bis spät. Ja. Diese ja, dann, nicht, was in der dann ja, kommt halt diese Funktion. Ist ja eh nicht so für die Hardcore-Spieler. Die spielen ja größtenteils auf dem Computer. Ne? Also. Ah ja, gut, aber wenn du siehst, was inzwischen alles auf die Switch geportet worden ist, so Sachen wie Witcher 3 und so. Also ja, das ist inzwischen das schon die Möglichkeit, dass Fall, wenn du ja. unterwegs zocken willst, kannst aber, du das auch auf einer Switch spielen. Aber das wenn ist sich ja, alle Werbung ich meine ja, traurig, ich mein ja nur, dass es das ein richtig bescheuertes Beispiel ist, dass sich ausgerechnet die Switch jetzt rausgezogen hat. Weil die Zielgruppe von der Switch ist, glaube ich mal, nicht halt eben die Hardcore-Gamer, auch wenn es diese Spiele da halt eben dann auch drauf gibt. Ja, aber ich finde auch überhaupt ihren Narzissmus halt. Was hat sie zu interessieren, was Nintendo irgendwo plakatiert? Macht sie das mit jeder Werbung so? Oh, die ja, zeigen mir Werbung im Fernsehen doch... Werbung für Shampoo. Ja, meine Haare sind dreckig oder was? Wenn alle Werbung für sie wäre, wäre sie immer noch nicht zufrieden, würde sie auch was dran finden. Das ist doch das alles ein Befehl. Wenn du Werbung irgendwo siehst, das ist ein Kaufbefehl. Da musst du los. Also, man muss das mehr individualisieren. Du musst so. Mit diesen ganzen Dingen, die da beworben werden, ob dir das gefällt oder nicht. So. Versehen mit dem Hashtag SetPlaytimeFree. Macht die Kampagne von Nintendo die falsche Annahme, dass die meisten Leute in der U-Bahn ihre Zeit mit Mario Kart, Minecraft oder Pokémon verbringen? Versteht Nintendo nicht, dass die einzigen Erwachsenen, die immer noch Computerspiele spielen, nach ihrer Pubertät nicht die Leute oft in der U-Bahn sind? Sie sind die... Die zu groß gewachsenen Schulkinder, die draußen auf ihren E-Rollern herumrollen. Was juckt dich genau? Tut's weh? Hast du eine Salbe drauf gemacht? Ist irgendwie, wo hat dich das Videospiel angefasst, dass du glaubst, du müsstest in einer national gelesenen Zeitung einen Artikel darüber veröffentlichen, wie sehr dich ein Videogame-Ad in der U-Bahn angepisst hat, Camilla? Ist es der Name vielleicht? Camilla, das war gleich also so. Es wird eine Aufforderung, individuelle Werbung zu schalten oder so. Ja, so wie was man für eine Brille aufsetzt, kriegt man dann eine entsprechende Ad angezeigt oder so. Jeder Bot in unserem Science-Fiction-Buch kriegt halt nur die Werbung angezeigt, die er gerade sehen will. Das ist total interessant. Dann kannst du nochmal so ein Layer an Worldbuilding betreiben über die Werbung. Wie bei Cyberpunk 2077. Cool. Oh, Camilla, piss off. Sorry, dass ich so rude sein muss. Ja, aber das ist ja auch lustig, ne? Also, vielleicht, die könnte ja nach China ziehen, da kriegt sie genau das Gegenteil. Kinder dürfen gar nicht mehr spielen, nur noch Erwachsene. Nee, das Dumme ist ja, diese Leute wollen nicht nach China ziehen, die wollen, dass China zu uns zieht. Das ist ja das Problem. Guck dir wiederum diese komische Front Geimpfte gegen Ungeimpfte in Deutschland an. Also dieses Chinatum scheint geradezu von den Leuten ausgerollt zu werden, wie ein roter Teppich. Ja, auch ein bisschen repressiv war hier die Reaktion auf die neue Bar in Greifswald namens Männerkeller. Der Inhaber hat erklärt, was es damit auf sich hat, nämlich, dass er mit seinen Kumpels immer da renoviert hat und dass er während der Renovierung die Einzelnen sich bei ihrer Frau verabschiedet haben mit ich gehe in den Männerkeller und dann haben sie das halt auch so genannt. Das hat aber nicht gut funktioniert, weil da sind dann schon irgendwie Farbangriffe schon ein bisschen hier Graffitis beschmiert. Okay, ich meine, Graffitis beschmiert ist vielleicht ein bisschen weniger hochzuhängen, als das hier versucht wird. Also, dass das aber auch überhaupt irgendwelche Diskussionen auslöst, ist schon peinlich genug. Leute, ne? Da steht irgendwo Männer und sofort schreien alle. Ja, genau. Das ist nur für Männer, das geht gar nicht. Ja. Ja, aber ich meine, gerade so Vereinswesen oder so, da wird ja schon teilweise hart gesiebt. Also, wie soll ich sagen? Es gibt ja Frauen- und Männervereine oder Ausländervereine oder das was wird jetzt ja, als Deutsch ja noch nicht mal, so, es ist ja noch nicht mal nur für Männer. Es ist einfach genau, das in dem Fall ist es doch nicht mal nur für Männer. Klar, sondern es wird nur so gelesen. Ne? Man kann den Namen von seiner Bar auch ändern, wenn es da zu viele Missverständnisse gibt oder so, aber dieses Ding, das sofort da ein Teil der Gesellschaft nicht damit klarkommt, es nicht aushalten kann, dass dieser Name da besteht von einem privaten Geschäft und dann nicht einfach sich denken, so ja, ich finde den Namen blöd, ich gehe da nicht eintrinken oder so, sondern irgendwie meinen, dass hier wieder die Gesellschaft gerettet werden muss über den Namen von diesem verdammten Geschäft. Also das verströmt auch solche Vibes halt eben von Kulturrevolution und Ich frage mich, was die Leute machen, wenn sie in der hier Sanitärabteilung ihres Supermarkts ankommen und da stehen lauter Duschgels und Shampoos und Deos und da steht überall For Men drauf. Da drehen die doch durch. Ja. Wie wollen die mit der Realität zurechtkommen? Ich meine, jeder kann doch, wie du gesagt hast, das ist ein privater Ort. Und wenn er, ich meine, wenn er den jetzt irgendwie richtig übel nennen würde, ja, nehmen wir irgendwie, keine Ahnung, er hat echt schlechten Geschmack und nimmt den Namen von einem Konzentrationslager für seinen Laden, dann wird er auch schon Ärger kriegen. Ja. Aber hierfür, das stimmt, dass er das ja. Männerkeller nennt, so einen Aufriss zu machen, diese Aktivisten tun mir eigentlich leid. Die müssten irgendwie, keine Ahnung, mal Freude haben am Leben oder irgendwie mal die raus an die Sonne gehen, ich weiß es nicht. Mal was Positives überlegen oder so. Ja, Leute, kauft euch mal eine Bar und renoviert. Ja, das haben wir alle eingereicht, ne? Wie wär's damit? Kauft euch mal eine Bar und renoviert die mal. Könnt ihr ja dann Frauenkeller nennen. Ja, genau. Oh, das ist aber auch schlecht. Was machst du denn mit den Frauen im Keller? Oh, oh, oh. Da denkt man doch direkt an irgendwelche Leute, die ja ihre Kinder im Keller sperren für Jahre. Ich krieg so Fritzel-Vibes. Und wie hieß der andere, der mit der Straßenbahn kollidiert ist? Keine Ahnung. Wird dann ein Greifswald-Dungeon genannt. In Sachsen ist was los. Da stoppt die Ministerin sogar das Gendern an Dresdner Schulen. Ich glaube, wie gesagt, die haben, glaube ich, alle eingereicht. Und die Ministerin, glaube ich, ich war noch die Ministerin, hat das, soweit ich weiß, begründet damit, dass die Schüler erstmal richtig Deutsch lernen sollen, was ich gar nicht schlecht finde. Oder war das hier? Nee, das ist nur nochmal weitergehend, dass die jetzt die zuständige Ministerin auch Teil von Herrn Laschet seiner ja, also ich wieder da gerade so genau. Zukunftsteam. Black jetzt. Hawk Down, Black Hawk Force Down. Force oder Fast? Was war das nochmal? viel mehr Future Force, ja. Halb und halb ist es auch. Sein Zukunftsteam. Hälfte Frauen, Hälfte Männer, los, weil das ja unglaublich wichtig ist. Naja, die Frau Prien macht sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeitgeist. Sympathisch. Das finde ich schon mal in Ordnung. Ja, stimmt natürlich. Also, und was ich auch gar nicht wusste, Sachsen ist in diesem Schulranking ganz weit oben. Sachsen und Bayern, ja. Von Deutschland, ja, war mir nicht bekannt. Aber wenn das so weitergeht, dann wird sich das sicherlich auch halten. Weil, ja, wenn in anderen Bundesländern die Leute da mit irgendwie Quarksprache an die Kinder gehen, und nur die Bundesländer, die den Leuten noch richtiges Deutsch beibringen und die nicht komplett verwirren. Es gibt immer noch den Dialekt, Chris. Vorsicht. Ne? Der kann viel kaputt machen. Ja, der ist aber auch sympathisch. Ich mag den sächsischen Dialekt. Nö. Naja, genau, das war von mir. Beziehungsweise ich habe das gefunden beim Arne Hoffmann bei Genderama. Und der hatte da auch nur den Auszug vom Anfang davon und den wollte ich auch nochmal vorlesen. Ich bin kein alter weißer Mann und ich habe keine Macht zu verlieren. Ich fürchte auch nicht um die deutsche Sprache, die wird das Gendern heil überstehen. Aber ich freue mich über Anglizismen, denn die erlauben es Männer und Frauen gleichermaßen als Star, Fan, User, Follower, Freak, Teenager, Gamer, Single etc. zu zeichnen. Und niemand schreit, hier sei die Frau unsichtbar, werde nur mitgemeint und dies sei ein Zeichen für die Unterdrückung der Frau. Wenn wir aber englische Maskulina problemlos geschlechtsübergreifend gebrauchen, warum dann nicht auch Deutsche? Warum werde ich auf Deutsch mit dem Innensuffix oder Gendersternchen auf Selbstverständliches hingewiesen, sodass allein das schon Unmut auslöst, das Gendern nervt? Ja, das mit den englischen Begriffen ist auf jeden Fall super, ne? Finde ich auch gut. Ja, wobei ja die Öffentlich-Rechtlichen jetzt schon anfangen, die englischen Begriffe auch zu gendern. Followerinnen und so, ne? Ja, genau, ja. Weil, also die übertragen die Logik auf jeden Fall da schon drauf. Ja, bei mir auch. Weil prinzipiell, ne, hat die Dame, die das hier geschrieben hat, auf jeden Fall absolut recht. Also ich meine, wenn diese Sachen halt neutral sind, warum nicht auch die deutschen Begriffe genauso Ja, neutral es geht aber auch verwenden? nicht bei allen, ne? Also User, Follower, okay, aber Star und Fan ist schwieriger, ne? Star in, Fan in, das haben Star-In. Sie, glaube ich, habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Habe ich Fan-In jedenfalls noch habe nicht ich, glaube ich, gehört, schon mal ne? gehört. Oder Freak-In habe ich auch noch nicht gehört, meine ich. Ja, Es gibt kommt natürlich noch. sicher Leute, die es trotzdem durchziehen, ne? Keine Frage. Also GamerInnen haben wir auf jeden Fall auch schon gehabt. Aber SingleInnen Das habe ich geht auch auch, nicht gehört. ja. Ja, das ist auch besonders komisch. Ach, du Ja, aber Scheiße. bei all der Sprachvergewaltigung bitte nicht mehr Vergewaltigung als Metapher benutzen. Weil das tut Dieter Hallervorden. Dieter Hallervorden ist ein alter weißer Mann, der Witze über Flaschen und Pommes frites gemacht hat. Und der hat jetzt bei der Jahreseröffnung seines Theaters gesagt, er werde den offiziellen Text in den offiziellen Texten des Theaters nicht geschlechtergerecht gendern. Alles, was von Seiten des Theaters herausgegeben wird, wird nicht dazu dienen, die deutsche Sprache zu vergewaltigen. Sprache würde sich nicht von oben herab auf Befehl entwickeln. Das habe es einmal von den Nazis und einmal von den Kommunisten gegeben. Aber bei ihm halt nicht. Und da möchte ich Dieter Hallervorden erstmal beglückwünschen zu der Aussage, weil das sagen wir ja auch in der einen oder anderen Form schon länger, dass Sprache, vor allem diese Sache, dass halt Sprache, Kultur, Subkultur, was auch immer, sich nicht verändert dadurch, dass man von oben kommt und ihr neue Regeln aufdrückt, die gerade an der Uni irgendwie in sind, sondern Sprache entwickelt sich anders. Sie verkennt, dass das für die Leute eine gewaltsame Sache ist, ne? Das sieht sie nicht als gegeben oder so. Also sie geht dann auf diverse andere Leute ein, Dorothee Bär, Meuthen, jemand vom Deutschlandfunk Kultur, bla bla bla bla bla. Alle sagen Vergewaltigung, das ist natürlich ganz schlecht. Nun könnte man eigentlich sagen, klar, man kann eine Sache nicht wirklich vergewaltigen, aber das sind alles Metaphern und das kann man machen. Man verwendet ja auch in anderen Kontexten Bilder, die ursprünglich etwas mit Gewalt zu tun haben. Am Wochenende haben wir alle das Triell zur Bundestagswahl gesehen, wo aber gar nicht geschossen wurde. Margarete mal wieder ganz nah dran, würde ich sagen. So. Nur noch durch einen Hauch wie so eine japanische Papierwand trennt sie von der Erkenntnis, dass man eventuell Bilder auch verwenden kann, ohne. Also ich denke, wenn jemand an vergewaltigte Sprache, von vergewaltigter Sprache spricht, denke ich nicht in der Kategorie, also sexualisiert oder wie auch immer man das nennen will, eine Vergewaltigung, sondern ich denke, Wenn also ich kann solche Bilder in die meinem Kopf Referenz im Wort ist die verarbeiten. Gewalt. Ja, Die eben. Referenz ist die Gewalt, nicht Und irgendwas Sexuelles gegen oder den so. Das heißt, man Willen. kann es auch sehen, wie schlecht die sich lösen kann von ihren eigentlichen Gedanken. Ne? Zwar schlägt sogar der Duden für Vergewaltigen zwei mögliche Bedeutungen vor. Erstens, jemanden durch Anwendung, Androhung von Gewalt zum Geschlechtsverkehr zwingen oder auf gewaltsame Weise seine Interessen oder Wünschen zu unterwerfen. Die zweite Bedeutung kommt aber vor der ersten. Ja, wo ist Nee, der die sind Grund, den gleichwertig. Artikel zu schreiben? Oh, weil im Duden steht das zwar drin, aber ich bin Margarete und sage euch, hör auf damit. Schmeiß weg. Also Es zählt sagen nur die Sie. erste Bedeutung. Ja, das zeigt doch nur, wie schlimm der Duden ist. Ha? Nee, Jacques. sie erklärt es Verkauft anders mich beim Duden. und sie erklärt es Oh Mann. anders. Sie sagt, die ganze Metapher funktioniert überhaupt nur, weil es immer noch den Mythos gibt, dass eine Frau, die vergewaltigt wurde, danach irgendwie nicht mehr die ist, die sie mal war, dass sie irgendwie kaputt ist. Und natürlich stimmt es, dass man nach einer Vergewaltigung traumatisiert sein kann, dass man sich entwürdigt und beschmutzt fühlen kann. Betonung auf kann. Man ist dann aber Gewalt hat nicht Folgen, ja, von notwendigerweise Axt. zerstört. Aber solange Ja, Menschen aber Gewalt hat vergewaltigen Folgen. als Synonym für kaputt machen benutzen, muss man sich nicht wundern, wenn Menschen, die vergewaltigt werden, sich schämen und sich nicht trauen zu sprechen, weil sie und das Gefühl haben, sie werden das Opfersein nicht mehr los. Und deswegen Ja, und ist da diese sehen wir auch Metapher, Achtung, die noch eine Metapher, kompletter Müll. Ja, und das ist auch der Grund, warum sie diese Figur da halt eben uns hintanzt, ne? Also, um da halt anzukommen an dem Punkt. Also, was ich mich ja vor allen Dingen auch noch frage, ist eigentlich, bei dieser Flasche Pommes das Ketchup mitgemeint? Oder? Ich weiß, da müsste man den Haller vorne fragen, glaube ich. Palim, Palim, würde ich sagen. Ja, also, aber da ist alles drin, ne? Da ist das Umdrehen der Prämisse drin, also dieses so, ich spreche jetzt mal über was, am Ende möchte ich aber was ganz anderes sagen. Da ist das Hetzen gegen den alten weißen Mann drin, der irgendwie, und den Mainstream, die sind alle so taktlos und die machen Menschen mundtot durch ihr unbedachtes Verhalten, die leiden, die Menschen. Warum kann ich endlich mal jemand alle Regler auf 11 drehen? Die leiden. Ja, das sind so die Artikel, die Margrethe aus dem Finger drückt, weil sie Geld braucht und weil die auch bestellt sind, die Artikel. Na, am Ende kommt aber Scheiße bei raus, weil wenn Leute da sowas glauben und annehmen, dann ist es eben dumm. Und kommt dummes Zeug bei raus, würde ich mal so sagen. Das hier ist aus Texas. Da gibt es wohl jetzt ein Verbot für Schwangerschaftsabbrüche. Das ist halt auch ein bisschen hart. Und die Leute fühlen sich aber aufgefordert. Ja, weiß ich, ja, vielleicht ist es nicht, ist anders, ja, weiß nicht. Ja, also, ist angeblich auch die haben eine sogenannte, verfolgen, so. Die haben eine sogenannte Heartbeat-Regel eingesetzt. Das heißt, sobald der erste Herzschlag feststellbar ist, ist eine Abtreibung illegal. Das ist halt, okay, also, halte ich für sehr kritisch, weil das sind gerade mal 6 Wochen in den meisten Fällen und das ist halt schon eine echt kurze Zeit, um zu reagieren. Ich meine, es gibt ja nicht nur Leute, die Abtreibungspillen konsumieren wie Bonbons, wie das mal jemand gesagt hat. Es gibt halt ja wirklich auch Notsituationen und Sachen, wo das ja, vielleicht klar, ich meine, die bessere Lösung ist. Und die Leute fühlen sich da irgendwie offensichtlich aufgefordert oder angeblich aufgefordert, diejenigen, die planen, die Schwangerschaft zu beenden oder so, auch zu verfolgen oder auf irgendwelchen Webseiten Bilder von denen zu sammeln oder so. Das ist natürlich so eine Masche, die zeigt, wie gespalten auch die amerikanische Gesellschaft ist, ne? Und das wird ja gut, aber wir wissen ja, Warnzeichen zu sein, ne? Wie hieß die New Westboro Church oder wie die hießen, die gibt's ja schon lange. Also diese Hardliner, diese ja. Bibelfesten. Ja, also was ich auf jeden Fall mit diesem Beitrag hier auch ganz komisch war, war erstmal diese Vermengung von Sachen, die die Politik da jetzt irgendwie hat, mit so Sachen wie, es soll da jetzt irgendwie so einen Pranger geben, wo irgendwelche Gruppen irgendwas sammeln, weil sie ja auch jetzt das bestraft haben, jede Art von Hilfe dazu. Wobei ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man das durchsetzen will, weil wenn sich jetzt einer irgendwie in ein Flugzeug setzt oder so, um an einen Start zu fliegen, ist dann die Fluggesellschaft da dann haftbar oder was? Also, naja, aber nach deiner Rückkehr könntest du haftbar gemacht werden. Naja, es geht ja nicht um die Person selber, sondern weil sie ja angeblich dann auch die Leute, die dabei helfen, dann, das meine ich ja. Ja, da hätten angeblich sie ja keine Jurisdiktion in einem anderen Staat, aber sie könnten durchaus eine Frau, die dann aus, was weiß ich, Illinois zurückkommt. Also ich habe das hier so verstanden, dass die Leute dann auch bestraft werden, die dabei helfen. Und das wäre ja dann quasi so wie in meinem Beispiel halt eben, dass dann die Fluggesellschaft quasi schuld wäre, wenn sie die ausfliegen halt. Okay. Also und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und das vermengen sie hier halt eben. Und dann wird das auch so hingestellt, als wäre das jetzt irgendwie, als wäre so ein Gesetz halt einfach so ein Ding, was da irgendwie der König von Texas irgendwie erlassen hat. Und ja, ne, und auch diese Überschrift mit, wenn Frauenrechte nichts mehr zählen. Ja, ja. So, ne, weil das ja auch alles nur ein Schicksal ist, ne, von vorne bis hinten. Da ist überhaupt nichts dabei, wo man selber darauf Einfluss hat, irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ne, kein bisschen. Übrigens haben die Gegner dieser Reform auch schon den ersten Sieg vor einem Gericht errungen. Also. Das also ist halt auch Beitrag das Ding in der Demokratie. Bist du sicher? Weil in dem Beitrag hier steht eigentlich drin, dass sie beim Supreme Court irgendwie abgeblitzt sind. Echt? Ja. Ich habe gelesen, ich habe es jetzt aber auch nicht mehr auf dem Schirm, wo ich das genau gelesen habe. Ich müsste es nachgucken, dass die einen entscheidenden Schritt gemacht hätten. Aber gut, dann bitte das mit einer Prise Salz nehmen, wenn wir da Konflikt bei den Informationen. Ja, die tun auf jeden Fall so, als wäre das irgendwie so ein Dekret des Königs, was jetzt für die nächsten 1000 Jahre auf jeden Fall Bestand hat und alle Leute in die Knechtschaft zwingt. und nicht irgendwie eine politische Entscheidung in einem demokratischen Land, wo man dann halt andere Parteien wählen soll, wenn das so Ja. wichtig ist. Und wenn das ja alles stimmt, was die dann immer meinen, dass das ja alle nur so sehen können und so, dann werden die ja wahrscheinlich alle abgewählt, denke ich mal. Wobei es, soweit ich weiß, in Texas ja eh immer so ein Ding ist, dass das ja in manchen Ecken da auch die Demokraten jetzt nicht ganz so machtlos sind. Die haben ja auch hin und wieder mal den Gouverneur und so, so ein bisschen umgedrehtes Kalifornien, soweit ich weiß, wo ja hin und wieder auch mal ein Republikaner der Gouverneur ist, aber die Mehrheit Das ist von diesem Parlament da eher bei den Demokraten liegt. Und ja, also ich finde, es ist halt alles ganz komisch, wie da so die Vorannahmen von den Leuten halt so ein bisschen runtergeschrieben und irgendwie probiert, das wieder in das gängige Narrativ alles mit einzureihen und so. Und alles ein bisschen übertrieben aus meiner Sicht. das nicht die Also. Zeit hier? Das Blatt der Zeit. Ja, das ist Gut. von der Sucht Zeit, man ja. Objektivität ja sowieso Ja, aber ich vergebens. glaube, das wäre aber egal. Es ist wahrscheinlich in anderen, wird es wahrscheinlich so ähnlich sein. Also überraschend Ja. ist es jetzt nicht gerade, diese. Was ich erschreckend finde, ist, dass das Gesetz wohl keinerlei Ausnahmen für Vergewaltigung oder Inzest vorsieht. Das Ja, finde ich ich will auch nicht richtig sagen, dass das eine erschreckend. super Idee ist, was sie da machen oder so, dass das alles prima ist oder so, aber ich finde halt diese Berichterstattung komisch, wo ja, das irgendwie so halt hingestellt wird, als wäre das jetzt halt so die Anordnung vom König und würde jetzt irgendwie beinhalten, dass Frauen nichts entscheiden dürfen oder so oder ja, keine Rechte mehr haben, Ja, so wie in dem das Fall sind aber, immer. glaube ich, direkte Helfer gemeint. Also das mit der Fluggesellschaft ist ein bisschen abwegig, weil kann ja auf vielen Gründen, und außerdem ist er dann raus aus dem Staat, wieso sollte nach den staatlichen Regeln dann bestraft werden. Aber so direkte Helfer Ich wie habe das aber Ärzte, schon so Schwestern und verstanden, so dass sie weiter, das ne? extra dafür Schon, halt haben wollten, ach ne? so, Dass sie für die das extra entfernten dafür haben Geschäfte. wollten, Ja. dass die Leute quasi denen dann nicht dazu verhelfen können, halt den Staat zu verlassen oder so. So habe ich das schon verstanden. Aber ich Das weiß ist nicht, ob das krass. jetzt nur ist, um das alles nochmal ein bisschen weiter zu skandalisieren, die ganze Geschichte, weil es ja nie genug ist, ne? Es ist ja nie Klingt nach so einem genug. stille Postfakt oder so. Ne? Ja, vielleicht ist, sie das vielleicht nicht ganz verstanden hat und dann ist es, hat es reingeschrieben und dann, ne? Ein Kommt es ein postfaktischer falscher stille Alarm? Postfakt. Ganz genau. Ja, also ich Postfakt, meine, Texas ist halt, in Amerika gibt es in sehr vielen Bundesstaaten sehr seltsame Gesetze. Es gibt auch Bundesländer, wo die Abtreibungsgesetze noch härter sind. Und es gibt Länder, wo die Abtreibungsgesetze super gelockert sind. Das ist einfach immer eine politische Welle, die in Amerika in die eine und andere Richtung immer wieder gespült wird. Da wird die Legislatur angezogen, da wird sie wieder nachgelassen. Ja, also ich dachte eigentlich gar nicht, dass es das jetzt so ein großes Thema wird. Aber es gab ja sehr viele deutsche Artikel dazu, weil, naja, ne? ach so. Ja, ist ja auch, steckt auch voll rein in deren Beuteschema, ne? Ja, genau. Die Redaktionen stehen jetzt, die brauchen Themen. Weil man muss halt wissen, dass Also hier ich auch in weiß jetzt nicht, Texas, ich hatte es nämlich auch. da haben halt nur die Männer Wahlrecht, muss man wissen, ne? Und die entscheiden das halt, weil Frauen würden ja solche Sachen nie gutheißen. Männer und Ne? Bullen Ist wahrscheinlich. ja, genau, ja. Wahrscheinlich. Und den Bulle sehen die da nicht aus. Ja, und wie die ganzen Sachen halt auch wirklich vor Ort dann wirklich drakonisch umgesetzt werden oder nicht, da kann man sich schon von ausgehen, irgendwo in weniger stark bevölkerten Gebieten in Texas werden die das wahrscheinlich strenger handhaben als beispielsweise in Austin, was ja sogar von Demokraten mittlerweile regiert wird auch. Ne? Da gibt es ja auch sehr große Unterschiede in Texas selber. Interessant. Und die Quattro-Milf. Oh Gott, Ja, was kommt genau. jetzt? Also ich bin ja echt mal dafür, dass man diesen Begriff des Cry-Bullyings mal eindeutscht irgendwie. Sonst mögen sie ja immer diese Konzepte aus dem Englischen für alles Mögliche hier, Mansplaining und solche Geschichten. Heulmobbing? Ja, genau, ja. Und weil immer, wenn ich, wenn die Quattro-Milf irgendwo auftaucht, muss ich daran denken, an Cry-Bullying. Und hier hat sie mal wieder es irgendwie geschafft, sich da zum Opfer zu stilisieren und darauf aus dieser Position dann auszuteilen gegen alle möglichen Leute. Und was da irgendwie passiert war, war, dieser Frank Thelen hat irgendwas in irgendeinem Podcast gesagt über, keine Ahnung, man sollte sich irgendwie überlegen, ob nach dem so und so vielten Kind irgendwie in Afrika die Männer stilisiert werden oder so. Und das hat sie dann irgendwie dazu veranlasst, irgendwas zu schreiben über, ja, oh mein Gott, und die Afrikaner sollen alle sterilisiert werden und bla bla bla, sterilisiert werden vielmehr. Und am Ende hat sie dann halt einen draufgesetzt mit irgendwas mit von wegen die Deutschen sterilisieren oder so. Nee, sie hat gesagt, alle Deutschen, alle privilegierten Deutschen, so rum. Ich glaube, der Ali hat den hier auch drin in dem, wenn du jetzt runterscrollst, müsste der betreffende Ach, der Ali ist wieder böse gewesen, Tweet. Das ist verdammte irgendwie der Axt. nur zitiert hat eben. Ach so, nee, leider nicht. Also sie hat im Endeffekt gesagt, ich gucke nochmal nach, ob ich den gerade finde, sie hat gesagt, dass alle privilegierten deutschen Menschen sterilisiert werden sollten. Also Ja. halt, ja, kann man machen. Aber es ist so offensichtlich diesmal, dass es hier darum geht, praktisch, Den Outrage zu farmen und zu sagen, ich ja, bin ein armes einfach Opfer. das mitzunehmen, genau was an. Das ist so offensichtlich, weil sonst sagt man sowas nämlich vielleicht auch einfach mal Das ist aber nicht. auch eine geile Logik, die sie da outet, ne? Mit dem Lücke, meine Fresse. Ja, eben, das finde ich ja sowieso immer zum Das Kotzen, wenn die Leute die das Lübke ist es. auffahren und irgendwie sagen, ich habe ja recht, weil der Lübke ist tot. Und das hat sie ja Hier so hier eine jetzt Art. auch wieder auf die Spitze getrieben und auf sich selbst bezogen. Und sie hat das so hingestellt, als ob, also ich lese hier mal vor, was sie geschrieben hat, Ali und Anna erklärt ihr, also Anna ist diese Anna Dobler, mit der sie sich ja auch schon irgendwie ein paar Mal gezofft hat, erklärt ihr es dann meinen vier Kindern, wenn sie an meinem Grab stehen. Weshalb ihr der Meinung gewesen seid, dass Morddrohungen gegen mich wegen eines, in Anführungsstrichen, dummen Tweets. Ja, ist der jetzt dumm gewesen oder nur in Anführungsstrichen dumm? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gar nicht so schlimm gewesen sind. Gut, ich verlasse mich da auf euer Wort, Ausrufezeichen. Ja, und das ist halt das Ding von wegen bla bla bla. Ich sag einfach mal hier, Ja, was mir das ist gerade sehr gut. passiert, dass ein Zitat von mir absichtlich aus dem Kontext gerissen wird. Sowas, was die Quattro-Hilfe auch andauernd macht mit allen möglichen Leuten. Und bei den Liberalos, neuen Rechten und Rechtsradikalen viral geht, ist übrigens das Vorgehen, das Walter Lübcke das Leben gekostet hat. Weil Ja, und ein das Ding Nazi ihn daraufhin ist, ermordet hat. es ist ja auch gleich einer irgendwie durchgetickt. Ich weiß nicht mehr, war das ein AfD-Mann oder so, der gesagt hat, ja, irgendwie ihr würde eine Massenvergewaltigung irgendwie wünschen. Und das ist natürlich sofort da. Das ist dann gleich aufgeblasen worden. Hier seht ihr, wie es ist. Ja. Ja. Ich sage einmal, man sollte alle privilegierten weißen Deutschen sterilisieren und dann kommt das hier. Und das ist natürlich eklig. Ja, Das so ist sagt man aber auch nicht widerlich. genau. Das muss man ja auch nicht sagen. Also, einer so Ja. dumm wie der andere. Ja, Also. was vor allen Dingen diesen Leuten nicht einfällt bei dieser Logik, ist, nach dieser Logik müsste man, um euch alle zu schützen und deine Kinder, dass sie nicht ihre Mutter verlieren, müsste man euch eigentlich das Telefon wegnehmen, das Twitter ausmachen, das alles abbestellen. Dann seid ihr sicher. Geht mal So. raus in den Sandkasten, genau. Ja, das wäre es eigentlich. Da braucht ihr einen Naja, Moment Vormund, mal, Chris, da eure Tweets vorher da gehen. machst du sie jetzt aber mundtot. Ja, nee, das ist ja das Problem. Aber Sie denkt doch soll ja mal an ihre sagen können, Kinder. sie soll sagen können, was sie will, aber sie muss halt auch, Ja, ich fordere wenn ich das ja einem nicht, niemals so aber anhören müssen. ich fordere Wenn ich das einem ja auch, ich ganzen fordere das Volk. ja auch nicht, aber das ist ja die Logik, die die Leute haben. Nach deren Logik ist es ja so, ich habe was gesagt, jetzt sagen die Leute, das ist doof, Walter Lübcke ist tot und jetzt werde ich auch tot. Und der einzige Weg aus dieser Spirale raus ist, dass die halt das nicht mehr erzählen dürfen, so. Dann ist die Spirale durchbrochen, weil ansonsten ist es ja alles nicht. Ich meine, gut, wenn man die fragen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, ja, mach doch einfach alle Nazis weg, dann bringt mich auch keiner um. Liste lege ich dann heute Abend dann mal vor. Wenn sie tot ist, kannst du da auch nicht mehr drüber schreiben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Was wolltest du noch sagen, was? Ich finde es einfach nur unappetitlich, dass die Tante auch noch von den Medien so rumgereicht wird. Und der Spiegel hat dann auch gleich wieder, oh, böse Beleidigung durch irgendeinen Politiker. Ja, aber dass sie halt irgendwie auch beleidigt, ständig. Und auch Ja, das völlig, ist stellt man sich doch Crybabying. mal diese Sache vor, man würde für irgendeine Volksgruppe auf der Welt eine Massensterilisation fordern. Was da los wäre, wenn du das als weißer Mann machst. Und das mache ich nicht, weil ich möchte nicht, dass irgendwer massensterilisiert. Ich finde das abartig. Sich überhaupt solche Äußerungen sollte man sich verkneifen. Punkt. Ja. Frauenhass ist eine befreiende Form der Feindseligkeit. So könnte das dort nicht stehen. Nein, hier steht im Gegenteil, hier steht Männerhass ist eine befreiende Form der Feindseligkeit. Das steht auf den Seiten der Zeit. Das ist ein Paywall-Artikel. Deswegen kann ich über den Artikel genau gar nichts sagen. Ich wollte eigentlich eher über die Moral sprechen von einer Zeitung, die sowas eine Plattform gibt. Männerhass ist eine befreiende Form der Feindseligkeit. Was kommt als nächstes? Martin Sellner mit einem ähnlichen Artikel? Kommt er dann auch? Oder... Ach nee, das sind verschiedene Formen Hass. Die eine Gruppe darf man hassen, die andere Gruppe darf man nicht hassen. Oder wie ist das mit den Opfern von der Hassgewalt, von solch gutem Hass? Ist das irgendwie anders? Fühlt man das anders, wenn man einen Stiefel ins Gesicht kriegt von gutem Hass? Ich meine, wir haben ja jetzt diese Geschichte, wo in Sachsen angeblich Leute halt sogenannte Nazis überfallen haben und die verprügelt haben mit ziemlich heftigen Gegenständen und so. Wir erinnern uns noch an den Hashtag FreeLina. Da kommt ja jetzt auch so ein bisschen Bewegung rein. Aber das genau da kann man halt sehen, wenn man den Hass zu weit treibt, egal in welche Richtung, dann entzündet der sich eventuell. Und ob man da halt Benzin ins Feuer gießen sollte, indem man auch noch öffentlich verschiedene Formen von Hass praktisch reinwäscht und sagt, ja, das ist ja befreien, das ist ja Empowerment. Ne, das ist eine befreiende Form der Feindseligkeit. Uah. Hitler hätte das mit anderen Worten auch unterschrieben. Also das ist eigentlich eine Urquelle, eine Urzelle des Faschismus. Hass auf irgendetwas ist eine befreiende Form der Feindseligkeit. Ja. Kann ich mit allem machen. Kann ich mit allem machen für jede Form der Ideologie. Wir wollen die Gruppen, Menschengruppen. Kapitalistenhass ist eine befreiende Form der Feindseligkeit. Mhm. Bumm. Ja. Ich habe hier noch ein Zitat von ihr aus dem SWR dazu. Es ist ein bisschen seltsam. Wir hindern keinen Mann daran, sich anzuziehen, wer will, nach Anbruch der Dunkelheit auf die Straße zu gehen. Wir hassen Männer, indem wir ihnen bestenfalls mit unterkühlter Toleranz begegnen, weil sie überall sind und wir uns notgedrungen mit ihnen arrangieren müssen. Aus dem Buch Ich hasse Männer von Pauline Hamasch. Ja, sie erklärt das aber hier in dem Artikel auch ein bisschen. Verzweiflung irgendwie, gar nicht so. Ja, wenn du dein ganzes Leben eingeredet kriegst, dass du ganz schrecklich machtlos bist, Preis. Pauline Hamanges Männerhass, ihre Misandrie, fordert aber keine Opfer und ruft nicht zur Gewalt gegen Männer auf. Mhm. Im Gegensatz zur gesellschaftlich immer noch präsenten Misogynie. Hamanges Ziel lautet, Frauen verbündet euch, gründet Schwesternschaften und legt euch das Selbstvertrauen eines mittelmäßigen Mannes zu. Okay. Im Interview spricht sie darüber, welche gesellschaftliche Vision mit ihrem Männerhass verbunden ist. Aber keine Gewalt. Keine Gewalt. Feindseligkeit ist schön, Hass ist super, keine Gewalt. Aber trotzdem müssen wir die Gesellschaft nach meinen Ideen verändern. Einerseits sagt sie eben, dass sie da nur bestimmte Männer meint, eben keine Ahnung, die Hegemonialen oder wie auch immer man sie dann nennen möchte. Und da auch einen Freund hat, mit dem das alles ganz anders wäre und so weiter. Andererseits sage ich gleich, wenn es mir wieder einfällt. Ja, aber wie gesagt, mir geht es vor allem darum, was sich die Zeit dabei denkt hat. Das Hass. Erst, also wir haben so oft diese Litanei gehört, dass Hass keine Meinung ist, Hass, Hass, Hass, bla bla bla. Aber jetzt auf einmal nicht mehr. Achso, ja, würde ich sagen, und andererseits macht sie aus den Männern eine soziale Gruppe. Und das ist einfach schon von der Definition her falsch. Also ja, soziale Gruppen bestehen eben nicht aus Leuten mit gleichen körperlichen Merkmalen oder so, sondern mit gleichen Interessen. Ne? Und da ist ja vielleicht auch die Gruppe, die sie meint, irgendwelche hegemonialen Männer, die sind ja tatsächlich vielleicht auch zu adressieren, ne? Aber eben nicht als Männer. Tja, sie meint, bildet mittelmäßige Banden. So hört sich das Ganze an. <Ja. lacht> Apropos mittelmäßig. Jan Böhmermann hat hier bei der Zeit mit Markus Lanz und dem Herrn Di Lorenzo, glaube ich, geredet. Und es ging um Ausgeglichenheit mit Gästen, die der Lanz einlädt. Da hat er ihn kritisiert. Also der Böhmermann den Lanz, dass der ja angeblich Gäste einladen würde, nur wegen so einer scheinbaren Ausgeglichenheit. Und das würde ja dann irgendwie dann suggerieren, dass man da jetzt ausgeglichen wäre oder glaubt, Angeblich Sports Balance. dass die Ja. dann, aber in Wahrheit sagen ja die Experten, dass die ja überhaupt alle gar keine Ahnung haben, diese Leute, und dass man die deswegen auch nicht einladen darf, weil da bekommt man ja seiner Pflicht nicht nach und ja, es geht alles Bach runter, ist alles furchtbar und dabei sagen die das doch einfach nur, die sagen doch nur, dass also die Experten, die wissen das doch, dass das alles Mist ist und so. Ich mir auch wieder denke, so ja, und die ganzen Heinis, die du da alle in deiner Sendung hofierst, da sind auch so Leute bei, wie die Passmann, die irgendwie gemeint hat, so ja, wenn hier in Amerika die Schwarzen irgendwie ein Riot veranstalten, das kann man doch nicht schlecht finden, so, weil die sind ja Opfer von Rassismus und solche Dinge. Wo ich mir auch sagen würde, jeder halbwegs klar denkende Mensch würde sich sagen, das ist eine gefährliche Logik, sowas, wenn man da rechtfertigt, dass die Leute da einfach in ihrer Gegend da irgendwie rumlaufen und Feuer legen und was weiß ich nicht was alles. Da gehen Existenzen bei kaputt und alles und so ein Kram. Da würde ich auch sagen, so, ja, die braucht man nicht einladen, die hat nichts von Wert zu erzählen, nur ihre Ideologie da irgendwie zu verbreiten. Aber so läuft das nun mal nicht. Das müssen die Leute halt selber wissen. Und ich meine, du bist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, weil bei dir würde ich es noch eher erwarten, dass man sich sowas überlegt. Aber ich mache mir auch keine Hoffnung. Es funktioniert einfach nicht. Entweder man lädt die Leute alle ein oder man lässt es komplett bleiben, wenn man da irgendwie sowas meint. Und das haben sie ja damals ja auch dem Gunnar Kaiser vorgeworfen, dass er da bei der Naumann-Stiftung irgendwie gesagt hat, ja, warum lädt man die nicht ein? Und lässt sie dann diskutieren oder so. Das ist ja ganz furchtbar heutzutage, ne? Weil wir ja auf diesem, wir haben das vorhin schon gelernt, dass ja auch diese Geschichte mit den Bots kompletter Bullshit ist. Und so viele Sachen, die wir hier schon über die ganze Zeit halt eben gemerkt haben, Gamergate, lauter solche Dinge, auch alles so Sachen, wo jetzt im Wikipedia-Artikel drin steht, Hassgruppe und so weiter und so fort. Und alle möglichen Leute meinen so, ja, mit denen kann man ja nicht reden. Und auch damals, als uns dann mal irgendwelche Leute da interviewt haben, die dann auch irgendwie einen von Deckel sofort gekriegt haben von irgendwelchen Bunthaarigen, so nach dem Motto, ja, das geht ja gar nicht und keine Bühne, keine Bühne, kein Fußbreit im Faschismus und bla bla bla bla bla, diese ganzen Leute da irgendwie, ne, irgendwelche Leute, wo ich das auch sagen würde, wo ich auch sagen würde, so, ja, die sind so verbohrt, die sind so engstirnig und das ist ja auch dieses Ding hier von dem Toleranzparadox vom Popper. Was sie ja auch immer nicht verstehen und nicht wahrhaben wollen. Die denken ja, das würde irgendwie heißen, so, ja, alle Leute, die wir Faschisten nennen, so, die können wir nicht tolerieren. Sondern in Wahrheit sagt er ja, dass man diese Engstirnigkeit, dieses Ding von wegen, nee, wir können uns jetzt nicht unterhalten, das geht nicht so, wir brauchen hier blinden Gehorsam und so weiter, dass man das nicht tolerieren kann. Und das ist das, was ihr fordert und nicht, was die anderen fordern. Und jetzt hat der Lanz hier nochmal geantwortet, das wollte ich auch nochmal vorspielen. Auch also der Böhmermann hat irgendwie über den Streeck gesagt, das wäre ja nur irgend so ein Typ, der ja gar keine Ahnung hat, aus was weiß ich nicht woher. Und der Lanz rückt das jetzt mal ein bisschen gerade. Was denn ein Virologe, der den Platz, Stopp, den ich ihm stopp. gebe, Ja, verdient? und die Antwort ist ja. Ja. Absolut. Alexander Kekulé hat jahrelang die Regierung in genau solchen Ja, Fragen aber wie schätzt du dich? beraten. Und nochmal, Henrik Streeck, Entschuldigung, ist Direktor der Virologie in Bonn, ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler, vor allen Dingen im Bereich von HIV, ist jemand, dessen Gangl-Studie weltweit auf große Resonanz und auf großes Interesse gestoßen ist. Also wer sind wir, dass wir uns anmaßen zu beurteilen, ob jemand wie Henrik Streeck was drauf hat oder Ja, nicht? wir Und nochmal sind die Leiter Frage, einer nein, ganz Redaktion. kurz, Wir sind ganz Leiter kurz, einer, wir sind ganz kurz. Leiter einer Redaktion Wer ist von die Leuten. Wissenschaft, Jan? Wer ist die Wissenschaft? Wir sind Leiter einer Redaktion. Im weitesten Sinne als Moderator bist du, wenn du zwar nicht Chefredakteur bist, Ja? aber du bist Leiter und stehst einer Redaktion vor Absolut. und bist damit auch verantwortlich dafür, dass die Ja. Redaktion, die du leitest, eine Qualitätskontrolle, eine inhaltliche Kontrolle der Leute, mit denen du zu tun hast. Darf ich dir das Oder jetzt, Zentrale? na, jetzt Jan. auch, ich beziehe beziehe es auch auf mich. Ja, ist ich beziehe es auch auf natürlich. Nein, ist doch gut. Wir setzen uns ja jetzt hier inhaltlich auseinander. Ja. Der Vorwurf, der am meisten und wo er auch diskreditiert wurde und lächerlich gemacht wurde, Henrik Streeck war, ich kenne den ganz genau, war der Satz, wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Was heute alle sagen. Entschuldigung, heute ist dieser Satz absoluter Common Sense, heute ist dieser Satz Basiswissen gewesen wäre. Und ich sage dir, Jan, das ist meine tiefe Überzeugung, es ist auch wichtig, auch für die psychische Hygiene, lass es mich mal so sagen, ist vielleicht ein blöder Begriff, aber auch und oder für einen Moment der Erlösung, dass da auch mal einer sitzt, der sagt, pass auf, man kann natürlich immer der Reiter der Apokalypse sein und den Teufel an die Wand malen, aber Leute, entspannt euch, wir werden es überleben, wir werden da irgendwie durchkommen und ich sage euch, wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Und ich kann dem nichts Falsches abgewinnen. Es ist dann jedenfalls keine False Balance, wenn man sowas auch mal hört. Also ich finde, der Böhmermann und auch der Lorenzo, der hat das ja auch so gesagt, dass er eben lieber Leute über Leute berichten, anstatt die irgendwie einzuladen oder so. Ja, die stellen sich da schützend vor Leute, die eben sich vor genau diesen Diskussionen und Gesprächen drücken. Ne? Das kenne ich auch aus anderen Themen schon. Ja, und dann braten die alle wieder nur in ihrem eigenen Fett. Und dann wundern sie sich wieder, wo die ganzen alle herkommen. Die ganzen Querdenker, die ganzen... Genau. Ganz Identitären, genau. Keine Ahnung, was alles für Leute, ne, das wundern sie sich dann wieder, wo die alle herkommen. Aber vorher, ja, dann auch nicht reden wollen mit niemandem, die Leute nicht diskutieren lassen wollen, das geht ja alles nicht, weil, und vor allen Dingen auch diese Arroganz, die sich da, weil der Böhmermann, der sieht sich ja dann halt wirklich so nach dem Motto, ich bin hier der Welterklärer für die Leute und die schalten ja hier meine Sendung ein, damit ich ihnen erkläre irgendwie, was Sache ist. Und da kann ich ja dann nicht irgendwelche Leute da einladen, die irgendwie sagen, so, wir müssen mit einem Virus leben oder so, weil ich ja schon weiß, dass wir den Leuten ja Panik machen müssen, keine Ahnung wie was, dass wir ja einfach nur sagen müssen, hier alles schön autoritär, alles schön klein halten, so, dann da hängt unser Überleben jetzt von ab. Und das ist dann eine Position, wo man auch stolz drauf ist. Also, was für eine Arroganz in diesen Leuten. Und vor allen Dingen der Typ auch, ne, mit diesem ganzen Black Lives Matter Kram und so, wo ich mir auch wieder so denke, Herr Böhmermann früher bei den Leuten da immer groß erzählt, dass er ja der Sohn von einem Polizisten ist. Da habe ich ihn auch schon lange nicht mehr sagen hören. Das kannst du mal wieder bringen hier, Böhmermann. Mal gucken, wie geil deine progressiven Kumpels da drauf sind. Wie verständnisvoll. Ja, ich fand auf jeden Fall auch noch einigermaßen auffällig, dass der Lorenzo davon gesprochen hat, mit den Argumenten der Gegner oder so, oder von gegnerischen Stimmen, dass man die nicht irgendwie abdudeln sollte oder so in der Art. Wo ich nur dachte, ja, du musst die Argumente ja auch nicht abdudeln, sondern du musst sie nehmen und überprüfen. Das ist doch eure Aufgabe, oder nicht? Ja, und vor allen Dingen gerade, wenn ich mir die Leute noch einlade und hinsetze, dann ist es doch klar, dass wenn die Sachen sagen, dass das dann deren Aussagen sind. Ja, und das ist aber auch überprüfbar. Also, was wir dir in dem Blödsinn erzählt haben, ist das ja nicht irgendwie jetzt trotzdem Wahrheit für den Rest der Welt. Ja, eben, manchmal ist es auch nicht überprüfbar, aber die Leute sehen ja auch, wenn jetzt jemand irgendwo sitzt und seinen Mund auf und zu macht, dann wissen die Leute ja auch, dass das halt Aussagen einfach sind von der Person. Jo. Und dass das nicht auf den Steintafeln vom Berg runtergeholt wurde oder so. Das Wissenschaftsinstitut. Aber so sehen die sich ja scheinbar da selber oder denken, dass es irgendwie so deren Auftrag dann irgendwie ist oder irgendwas. Und ja, es ist nicht mal alles eine Debattensendung, muss auch nicht mal sein, man muss sich auch nicht mal streiten oder so, aber man muss sich auf jeden Fall irgendwo streiten. Und es muss auch irgendwo Debatten stattfinden. Und wenn das beim Lanz in seiner Sendung nun mal so ist, dann muss er die Leute da auch einladen, sich da streiten können und nicht einen auch von wegen, ja, nee, wir wissen ja schon irgendwie, was geht und was nicht geht oder so. Ja. Ja, das hier ist einfach nur nochmal so ein Ding, die haben in Amerika jetzt hier so ein Lehrer irgendwie gefunden, der groß in die versteckte Kamera erzählt hat, dass er die Kinder da zu Revolutionären erziehen möchte und so oder solche Dinge. Und das ist ja vom Andy No, der hat ja auch das Buch geschrieben, wo er ja auch massiv für angegangen wird, über diese Antifa-Geschichten da in Portland. Und Ja, was ich mir einfach nur wieder denke, wenn ich solche Sachen halt sehe, dieser Typ hat da irgendwie so ein Shirt an, wo drauf steht antifaschistische Aktion auf Deutsch. Und es redet einfach niemand über diese Sachen. Es redet niemand darüber. Findet überhaupt nicht statt. Es ist vollkommen egal. Du kannst Artikel schreiben über irgendwelche texanischen Abtreibungssachen und den hunderttausendsten Meinungsartikel schreiben, in dem irgendwie hier der 6. Januar Kapitol verbunden wird mit irgendwelchen Querdenkern, die die Treppen vom Reichstag hochgelaufen sind, sich umgedreht haben und mit ihren Fahnen gewunken haben. Das ist alles wichtig. Da müssen wir uns endlos drüber auslassen. Irgendwelche Idioten bei Twitter, die irgendwas schreiben und hier Crybully-mäßig unterwegs sind und dann wieder sammeln irgendwie und schießen gegen ihre Opposition, gegen die sie sowieso von früh bis spät schießen. Das ist alles wichtig, da müssen wir uns alle mit beschäftigen. Aber antifaschistische Aktionen, Kommunisten, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist komplett unwichtig. Hier gibt es einfach nichts, das ist kein Problem. Ja, die Schule unterlaufen da, ne? Die Ja, Schüler beeinflussen. Ja. die Hammer und Sichel in den Klassenzimmer packen und so. Ich meine, gut, das ist wahrscheinlich, in Deutschland wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, keine Ahnung. Bilde ich mir jetzt einfach mal ein. Ja, Sowas so offen Ineffektor oder so zu wahrscheinlich. betreiben, ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt so weit kommen kann zu solchen Sachen, dass man so offen da irgendwie, ja, weiß ich nicht, aber ja, also, und der Typ hat auch dick Hammer und sicher tätowiert auf jeden Fall. Und in Deutschland haben wir alle möglichen Leute, die sich zu dieser Aktion da bekennen, also diese antifaschistischen Aktionen bekennen, im Bundestag einfach. Die das ganz offen dann da machen und so. Aber es ist kein Thema. Es ist überhaupt kein Thema. Und wir haben es quer in sämtliche Parteien rein, dass es zumindest irgendwelche Leute da gibt, die das noch entschuldigen. Und das gab es ja sogar bei der FDP mit diesem einen Heini da aus Hamburg, der dann irgendwie meinte, so von wegen, ja, aber wir haben noch einen antifaschistischen Konsens und solche Dinge dazu, Linda Teuteberg sich bei der beschwert hat, dass sie das kritisiert hat. Und es ist kein Thema. Es ist kein Thema. Und auch, ich hatte ja letzte Woche hier die Bild-TV-Sachen so ein bisschen gelobt. Ich will das jetzt auch nicht zurücknehmen, aber da war auf jeden Fall auch so ein Ding die Woche über, was ich da gesehen hatte, wo die dann da alle nochmal die Reihe rum, irgendwie alle jeder nochmal gesagt hat, dass ja natürlich dieser Rechtsextremismus das eigentliche große Problem ist und dieser Linksextremismus ja quasi zu vernachlässigen wäre. Da ging es um die IAA und diese komischen Proteste, die sie da machen. Und das wurde zwar schon so präsentiert von wegen, ja, warum redet denn da keiner drüber, was sie da für Müll machen mit dieser IAA und dass sie da irgendwie unsere Autobranche irgendwie schlecht reden. Aber danach ging das dann nur mit von wegen so, ja, aber die Rechten, aber die Rechten, aber die Rechten, aber die Rechten. Obwohl ich mir auch wieder so denke, nee, umgekehrt. Umgekehrt wär's noch richtiger als das, was ihr macht. Also. Weil so anerkannt, so drin, wie das überall schon ist, diese Geschichte, und es ist einfach überhaupt kein Thema. Es gibt niemanden, der irgendwie sagt, da sitzt ein Kommunist in Amerika und der hat ein Shirt an, wo drauf steht antifaschistische Aktion auf Deutsch. Aber es bedeutet einfach nichts. So, es ist egal. In Portland fällt ein Sack Antifa um. Ja, das Schöne an den heutigen Antifanten ist ja, dass sie genau wissen, wo ihre Gegner sitzen. Welche Gruppen ihre Gegner darstellen. Ja, und wo wir gerade bei der Sendung da sind von Bild-TV, wie heißt es, Viertel nach acht, da war jetzt auch, am Freitag war die Judith da auch zu Gast, Judith Bassert, der eine oder andere hat den Namen vielleicht schon mal gehört. Oh. Und hat hier nochmal über die Vogue-Bewegung gesprochen, wie sie meint, Menschen demütigen möchte, weil sie weiß sind, also wie ich auch meinen würde und was sie auch aus meiner Sicht auch gut dargelegt hat, sowohl in den 2, 3 Minuten da, als auch in ihrem Buch natürlich. Ja, ich habe das gesehen. Die Kommentatoren tun sich ein bisschen schwer, hier so zu stimmen, sondern so ohne weiteres, weil sie es sich nicht Definitiv, auskennen, ja. ne? Vor allen Dingen der Herr ganz rechts, das ist irgendwie der ehemalige Pressesprecher von der Regierung unter Schröder. Ach so. Wurde da auch vorgestellt als Kommunikationsexperte. Und der hat also knallhart gesagt, so, ja, ich gender ja selber irgendwie, ich finde das wichtig und so weiter und so fort. Und es ist, das war so eine prototypische Antwort halt von Leuten, die sich den ganzen Tag von früh bis spät irgendwie mit Sprache beschäftigen und dann irgendwie meinen so, ja, das ist alles irgendwie wichtig, total wichtig, was ich hier irgendwie sabbel, da von mit die Welt zusammengehalten. Ja, nur was so ein bisschen verkannt wurde. Weil fand das halt ich, sein Job ist und dann, dann war es auch noch dieses Ding mit von wegen so, ja, wenn da die Minderheiten ja doch irgendwas sagen, dann muss das ja irgendwo, kann das ja nicht schlimm sein. Das kann ja nicht sein, dass die Minderheiten jetzt irgendwie was Schlechtes machen oder so, auch wenn das ja schon hier und da mal, ne, so diese übliche Geschichte, aber so prinzipiell ist das ja alles richtig und wichtig und deswegen kann das ja auch nicht sein, dass es irgendwie uns in eine falsche Richtung führt oder dass man vielleicht diese ganze Geschichte einfach bleiben lassen sollte, einfach immer nur zu sagen, so ja, die Minderheiten haben halt einfach recht und die müssen wir jetzt einfach ins Zentrum rücken, alle anderen Leute müssen wir vergessen oder weiß ich nicht was. Und dieses Schlechtreden von der Gesellschaft, was die einzige Gesellschaft ist, die sich überhaupt über diese Minderheiten überhaupt Gedanken macht, was die einzige Gesellschaft überhaupt ist, in der das überhaupt irgendwen interessiert, weil euer China und diese ganze Scheiße, die ihr alle so toll findet, da gibt es nichts mit den Minderheiten. Da sagen die einfach, hier, füg dich ein hier in unserem Kram, da machen sie ihre wirklich rassistischen Policies. Und das geht da so weit, dass sie die Leute da in Konzentrationslager stecken, wenn die aus der falschen ethnischen Gruppe kommen. Ja, bei uns kommt Glauben das auch gar nicht von den Minderheiten. Und das ist auch wieder so ein Ding. Da kannst du als Linkspartei hingehen und der KP von China irgendwie zu ihrem Jubiläum gratulieren und es interessiert niemanden. Es interessiert einfach niemanden in diesem Land. Ich passe es nicht. Es kann doch echt nicht sein. Stell dir mal irgendwie vor, die AfD würde irgendwem dazu gratulieren, keine Ahnung, zu irgendwas. Da hätten wir tagelang, wüssten wir davon. Und klar, es war jetzt nicht irgendwie die Bundespartei, sondern irgend so ein Osnabrücker Ortsverband oder so vor ein paar Wochen. Aber das kann doch echt nicht sein. Und dann der Typ meinte dann auch irgendwie so, ja, diese Bewegung, das ist ja alles Bewegung und das ist ja wichtig, Bewegung. Und die brauchen so Leute wie Che Guevara. Die brauchen einen Che Guevara. Jede Bewegung braucht so einen Che Guevara, der irgendwie ein bisschen zu weit geht oder so, damit es irgendwie vorwärts geht oder so. Ja. Und ich war auch immer so dick, alter Junge, ey, das kann echt nicht dein Ernst sein. Und also ich denke, das geht eigentlich nicht von den Minderheiten aus. Die versprechen sich echt was davon. Ja, er hat eben nicht erkannt, dass es gar nicht von den Leuten, von den angeblich Betroffenen immer kommt, sondern ja doch eher von der Woke-Blase. Und diese Woke-Blase wird ja angeführt sozusagen von Teilen des Wissenschaftsbetriebs, ne? Und das hat doch die Judith vor allen Dingen auch da rekurriert, wo sie meinte eben, dass es ja, von Professorinnen kommt und so weiter, ne? Also es ist viel tiefer, schon verankert, als er es vielleicht meint. Er hält das eben für eine soziale Bewegung, aber es steckt mehr dahinter. Das würde ich vor allen Dingen auch sagen. Das Gefühl habe ich auch, dass auf jeden, der jetzt wirklich so einer Gruppe angehört und so krawallartig drauf ist, kommen wahrscheinlich 10 oder 100 Torbens und Dieters, die irgendwie meinen, sie machen jetzt die Welt besser, weil sie diese Kämpfe für diese Leute führen, sind. Und doch, ich Airports schon. Law, Airports Law sagt was anderes, Chris. Aber das kann ich hier jetzt leider für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, nicht erklären, ohne mich strafbar zu machen wahrscheinlich. Jugendschutzmäßig, dann werden wir wieder als ab 18 eingestuft. Im Grunde genommen geht es bei Airports Law darum, dass es immer einen männlichen Feministen geben wird, der was gegen die Anti-Woken sagen wird, weil er hofft, dann vielleicht Geschlechtsverkehr mit der jungen Dame. Ja, das kann auf jeden Fall mit diesem Kommunikationswissenschaftler nicht so sein, weil der war, glaube ich, die Woche schon mal da und hat irgendwie erzählt, dass er 4 Kinder hat oder so. Und damit angegeben, da ging es irgendwie, das war so ein kleiner Wettstreit darüber, wie schnell man die Schulen irgendwie wieder aufmachen muss oder eben auch nicht. Es ist ein Quattro. Ich habe so viele Kinder. Quattro-Stadt. Ja. Quattro-Chat. Ja. Aber ich finde, dieses Bild-TV ist immer noch so ein bisschen amateurisch. So. Ja, sie machen so ein bisschen auf Ami, ne, mit den geteilten Bildschirmen und so, ne? Die sitzen eigentlich alle nebeneinander, aber dann kriegt teilweise doch jeder seine eigene Kamera oder so. Sieht das jedenfalls aus. Aber es ist nicht schlecht. Ich finde es ganz okay. Und dass sie jetzt auch dann tatsächlich im TV-Netz irgendwie sich tummeln, noch besser. Ja, zum Thema Diskussion, ne? Also. Ja, wie gesagt, genau. Ich habe da ganz großer Schritt in den Bild gemacht hat. Ich habe da einiges dran auszusetzen im Kram, was manche von den Leuten da halt zum Besten geben, aber es ist absolut wertvoll, dass sie das können. Ne? Genau, also, ich gehe davon aus, dass sie damit richtig ein bisschen das Mediendings hier durcheinander wirbeln oder so. Ne? Hoffe ich jedenfalls. Ja, wirklich, weil dann kann nämlich Jan Böhmermann, der wird sich dann in Zukunft diese Scheiße halt auch verkneifen, weil ich meine, wenn die dann eh alle da sich unterhalten, dann braucht er auch den Lanz nicht mehr. Ne? Also das ist ja das Ding mit der Hegemonie. Ne? Wenn die halt erstmal durchbrochen ist, dann ist es bei den anderen halt auch egal. Dann wird so ein Lanz sagen, so ja, warum soll ich den nicht einladen? Der war ja auch sowieso schon bei 5 anderen Sendungen so. Ne? Dann kann der jetzt auch bei mir nochmal auftreten. Ne? Genau. Ja. Weil da ist ja dann, aber die wollen das ja wirklich so haben, dass es so verengt ist, der Meinungskorridor und alles, weil sie ja denken, dass wir so halt in die Utopie halt schlendern, ne? Dass man den Leuten nur die falschen Gedanken vorenthalten muss und dann haben sie auch die richtigen Gedanken und das ist wirklich 1984 in Reinform, diese ganze Geschichte mit den Sprachregelungen und diesem ganzen Zeug. Das ist das wirklich. Und dann das Wahrheitsministerium, was irgendwie sagt, ob der Streeck jetzt blöd ist oder nicht blöd. Vielleicht sollten wir auch drüber nachdenken. Weltraumaffen-TV. Haben wir doch hier schon. Gibt ja bald wieder ein Ministerium für Medienreinheit. Oder ein Ministerium gegen Hass. Oder ein Ministerium für Liebe. Oder einfach so eins, das sich um die Sicherheit des Staates bemüht. Ach, sowas Profanes, ey. Ja, Sicherheit ist wichtig. Haben wir jetzt Namen sind Schall und Rauch. Der Krise da. Du meinst Staatssicherheitsministerium, ja. Ja, diese Geschichte hier, die war auch sehr lustig diese Woche. Da hat hier Quarks vom WDR, die waren ja in der Vergangenheit auch schon, jetzt gerade in den letzten Wochen hatten die sich auch so ein paar Böcke schon irgendwie erlaubt, die mir jetzt aber nicht mehr einfallen. Ich glaube, da war aber auch diese eine Geschichte mit Zweigeschlechtlichkeit, die es angeblich nicht gibt. Und ja, ich glaube, daran waren die auch beteiligt, ja. Genau, und bilde dich und lerne, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und hier haben sie jetzt die Wahlprogramme der Parteien angeblich sich angeschaut auf Klimakonformität und haben erstmal festgestellt, dass auf Platz 1 die FDP angeblich sich befindet und mit der Begründung, dass die ja einen Deckel haben wollen für CO2-Emissionen und das wäre ja dann die Variante, wie man wirklich diese Ziele halt eben erreicht. Und dann haben sie es runtergestuft auf Platz 6,5 quasi, also über die AfD dann geschrieben, mit der Begründung, dass die ja sonst weiter keine Maßnahmen haben. Also ja. So ein, da muss man erstmal drauf kommen. Also es ist schon, es ist fantasiereich auf jeden Fall. Fantasiereichtum. Es wurde behauptet, auch das mit dem Film begründet oder so. Ja, das ist, stand dann, steht hier auch gleich nochmal in der Erklärung von denen, aber ja, generell erst nochmal dazu. Mhm. Was für ein Spagat, den man da auf jeden Fall macht. Ne? Und dann auch noch vor allen Dingen, ja schön, die Linke haben wir oben, die Grünen haben wir oben, SPD haben wir oben. Und das sind halt die Leute, ne, die, wenn du jetzt evidenzbasiert bist, so wie Quarks hier vom WDR und da der Wissenschaft halt eben weiß, was wahr ist und so, dann weißt du halt eben, dass du diese Liberalen, die ja außer das Problem lösen zu wollen, ja überhaupt gar keine groß angelegten Umwälzungen der Gesellschaft und Wirtschaft und was weiß ich nicht, was alles da noch fordern zusätzlich. Und den Kapitalismus wollen sie wahrscheinlich auch nicht abschaffen, die Schufte. Oh mein Gott. Und das kann ja nicht sein, dass das irgendwas bringt. Und deswegen müssen wir die ja natürlich runtertun. Und was sie dann halt dazu sagen, ist, ja, unser Fazit am Ende wirkt wie die persönliche Einschätzung unserer präsenter DoppelpunktInnen. Nee, Leute, das Fazit am Ende wirkt wie ein Gedankenspagat von Leuten, die es nicht wahrhaben wollen. Basiert aber auf Studien. Studien zeigen. Hashtag Meme. Und die Einschätzung von Expert-DoppelpunktInnen. Was da für Studien, dass die FDP ihre Ziele nicht durchbekommen hat oder was? Weil sie nicht in der Regierung waren wahrscheinlich, wa? Nee, dass sie das ja nicht wirklich wollen, weil sie ja sonst weiter keine Ziele haben in dem Bereich. Dass wir das nicht eindeutig genug kenntlich gemacht haben, bedauern wir sehr. Hier das ganze Video. Also mit anderen Worten, diese Entschuldigung ist eine Nicht-Entschuldigung. Diese Entschuldigung ist eine, ja, wir haben uns nicht klar genug ausgedrückt, tut uns leid, dass ihr uns falsch verstanden habt. In Wahrheit haben wir ja die Wahrheit auf unserer Seite, weil unsere Studien, die wir euch nicht zeigen, und die Einschätzung von Expert-Doppelpunkt-Innen, die ja die Linkspartei und die Umwälzung von unserer gesamten Gesellschaft auch für sehr sinnvoll erachten, ja, eindeutig kenntlich machen, dass wir Recht haben damit mit dieser Abstufung. Ja, mir fällt dabei aber auch auf, dass jetzt die Parteien vorne sind, die jetzt vielleicht außer der SPD eigentlich noch nicht in der Verantwortung stehen. Das heißt, sie können auch das Blaue vom Himmel erzählen oder so in ihren Programmen, was es ja noch nicht beweisen mussten. Ja, oder so. In ihren Programmen kann ja jeder das Blaue vom Himmel erzählen. Sowieso. Naja, ja, aber die CDU tut das eben entlang in dem, was sie tun, was sie getan hat oder so, versucht da wahrscheinlich eine etwas konsequente oder konsistente Linie zu finden oder zu fahren und landet dann natürlich weit unten. Ist klar, weil sie nicht das Blaue vom Himmel dann erzählen können oder so. Ist die AfD dahinter. Ich glaube, die wollen einfach hören, das, was sie hören wollen, ist, die Gesellschaft ist unglaublich schlecht und wir brauchen den neuen Menschen, ansonsten werden wir alle aussterben, wählt die Linke. Ja, und das ist mein Lebensziel, das alles zu ändern, dass alles besser wird und so. Und aber ich meine, die meisten von den Parteien, wo du sagst, Mammon, die haben keine Erfahrung, es trifft ja eigentlich nur auf die AfD zu. Der Rest hat ja schon in den Ländern zumindest Erfahrung gehabt. Das stimmt, aber die AfD steht ja auch da hinten, weil sie eben ein ganz anderes Programm da diesbezüglich fahren. Ne? Hm. Nehme ich an. Also gar nicht so richtig stark was dagegen machen wollen oder so. Hm. Team of Radical Feminists Rescue 30 Afghan Feminists. Ja, es hört sich jetzt an, als ob die sich mit Attack-Helikoptern reingeflogen hätten und abgeseilt hätten und die den Taliban entrissen hätten. Aber es ist doch mehr so eine NGO-Sache. Aber ich fand allein die Headline und die Selbstbeweihräucherung, die in diesem Text durchscheint, fand ich so bemerkenswert, dass ich das mal eingereicht habe. Es geht hier im Endeffekt um ein Team, was sich zur Aufgabe gesetzt hat, feministische Aktivistinnen aus Afghanistan zu retten. Afghanische Frauen, die ja in der Regel nicht unbedingt mit der Regierung kooperiert haben und deswegen nicht auf irgendwelchen priorisierten Listen für Flüge nach draußen oder Visas oder sonst was stehen. Und hier hat sich im Endeffekt eine Gruppe von, ich schätze mal 20 bis 30 sind das, aus verschiedenen Ländern, My team consists of radical feminists, anti-trafficking, anti-sex slavery activists and experts, honor killing experts, a brilliant legal team, Europeans and Americans, mainly white girls, some Jews, some Christians, a Sikh, maybe some atheists, perhaps a goddess worshipper or two. Das Ganze ist mehr oder weniger ein Spendenaufruf, weil sie haben es bereits geschafft, für 30 Leute, 30 feministische Aktivisten Visas zu besorgen, dass sie nach Amerika, Europa gekommen sind oder aus Afghanistan rausgekommen sind. Teilweise mit etwas, also ein, zweimal gab es tatsächlich eine feministische Operative, a final member of a team also cannot be named, let me call her Ekaterina. She obtained vital paperwork and helped guide our Afghan women through the streets to the airport and was perhaps aided by some on-the-ground muscle. On this I'm not sure and I may not disclose any further. Also ich meine, das ist klar, dass sie da vor Ort natürlich auch mit Bestechungsgeldern gearbeitet haben und bestimmt auch einige tapfere afghanische Frauen da weitergeholfen haben. Aber das Team, Team, was halt die Visas besorgt hat, das wird hier noch weiter beschrieben, wie lange das gedauert hat und dass die ganz normalen Kanäle dafür nicht ausreichend sind. Und deswegen braucht dieses Team noch ganz viel mehr Geld, weil sie haben noch eine Liste von 147, vielleicht erinnere ich mich falsch, Feministinnen, die unbedingt noch aus Afghanistan gerettet werden müssen und deswegen spendet ganz viel Geld. SEAL Team Feminism. Ja. Kann man da nicht normal einfach Frauen retten oder so? Die wertvoller jetzt, die Feministen? Tja, genau. Ich meine, das ist natürlich der ganze Beigeschmack, den das Ganze hat. Die beschreiben hier, dass besonders Feministinnen darunter leiden, dass sie so unterdrückt werden von den Taliban. Aber ich würde sagen, ja, alle Frauen leiden darunter, oder? Feministen leiden immer besonders darüber. Bin ich der Einzige, der hier das Potenzial für eine Hollywood-Franchise sieht? Mann, ein Film über 8 knallharte Feministinnen. Also ich muss sagen, sowas hätte ich auch eher erwartet. Ja, und wenn man sich Hollywood heutzutage anguckt, sollte es sowas doch theoretisch geben. Oder ist das etwa alles nur übertrieben? Ne? Ja, ich habe das Wochenende wieder DTM geguckt. Sophia Flörsch ist wieder Letzte geworden und hat wieder irgendwie es nicht geschafft, auch nur den Speed des Feldes mitzugehen. Es ist irgendwie wie verhext. Und ihre Kollegin Esme Hawkey ist halt einen Platz vor ihr. Tja, ist ein bisschen, also gegen, ist bisschen ernüchternd irgendwie, was da momentan im Rennsport passiert. Man hat die Leute so groß aufgepumpt und es kommt halt leider nichts. Tja, ja. Hier haben wir eine amüsante Story, die vielleicht auch für dich interessant ist, Chris. Es geht um die Theologische Fakultät von Howard und den Chefkaplan der Theologischen Fakultät. Und das ist jetzt im Endeffekt ein Atheist, Greg Epstein. Soweit ich weiß, keine Verwandtschaft mit anderen Leuten, die sich nicht selber umgebracht haben, selbstverständlich. Oder doch, oder wie auch immer. Aber es ist ganz interessant, man muss ja überlegen, Harvard ist ja ursprünglich mal als theologische Universität gegründet worden, überhaupt. Das ist der Gründungsgeschichte. Der John Harvard ist ja auch ein Pastor gewesen, ein Puritaner auch. Und die Theologische Fakultät ist bis heute natürlich ein Teil der gesamten Universitätsstruktur. Ich meine, mich erinnern zu können, damals Geschichten mitbekommen zu haben, dass halt mehrere Leute sich beispielsweise an der Theologischen Fakultät eingeschrieben haben, um überhaupt einen Studienplatz in Harvard zu bekommen, weil man halt nach ein, zwei Semestern den Studiengang halt auch wechseln konnte. Und ja, also das ist einfach nur so nebenbei. Also generell ist das mit der Bibelfestigkeit und der Theologiefestigkeit an der Fakultät vielleicht schon länger nicht mehr so ganz im Sinne des Erfinders gewesen. Aber jetzt die positiven Punkte von diesem Atheisten ist, er sieht sich halt nicht als Kirchenverdammer, Kirchenkritiker. Er sieht Harvard quasi als das Platz. Das ist nicht so positiv. Ja, also sagen wir es mal so, er predigt jetzt nicht, die Kirche muss verdammt werden und muss zerstört werden und sonst irgendwas. Ja, aber es geht ihm halt darum, jetzt komme ich mal dazu, wenn halt sehr fundamental und streng religiös erzogene Leute dahin gehen, dass die quasi ihre eigene Religion auf eine Art und Weise lernen können, die halt gemäßigt ist, was sie in ihren eigenen Familien, in ihrem kulturellen Umfeld nicht konnten und dann quasi ihre eigene Religion moderat akademisch begleiten können. Und ich denke mal, das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Und deswegen kann ich auch überhaupt verstehen, warum sowas überhaupt zustande kommen kann, dass halt so ein Agnostiker und ein Atheisten-Befürworter und jemand, der halt auch sehr viele Bücher darüber geschrieben hat, dass der da auch einen guten Platz hat und dass es auch wirklich funktioniert. Es hört sich nämlich tatsächlich als ein ganz gutes Konzept an. Ich weiß ja nicht, was ihr meint. Ist ja vielleicht besser, wenn irgendwelche muslimischen Gelehrten, anstatt nach Ägypten zu gehen, vielleicht nach Harvard gehen und da einen etwas moderateren Islam lernen. Aber vielleicht, ne, vielleicht wäre komplette Kirchenverdammung auch besser, aber dann muss man die Fakultät ja schließen, weil das wäre dann doch, glaube ich, ein bisschen zu. Ist nicht mehr zeitgemäß. Da würden sie dann auch nicht mehr mit durchkommen, glaube ich. Können sie auch ein Museum draus machen. Wenn das so viel mit der Gründungsgeschichte zu tun hat. Das ist ein schönes Gebäude. Kann man ja aber auch für andere Zwecke nutzen. Ne? Ja, klar. Richtige Wissenschaft. Genau, wir brauchen neue Duschen und oder sowas. Ne? Duschräume. Apropos Pfarrer und so. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon mal erzählt, aber ich wollte das doch hier nochmal mit reinpacken. Es gab ja diesen peinlichen Werbespot von den Grünen, wo ja auch so ein Pfarrer da irgendwie drin war. Und dieser Twitter-Kanal hier von Greenwatch, der hat das hier nachrecherchiert, wo der herkam. Den haben sie von ganz schön weit angekarrt, hier über 200 Kilometer. Und dann in der Nähe von Frankfurt haben sie den Werbespot wohl gedreht. Und der Herr ist irgendwie Vorsitzender von dem Bundesarbeitsgesellschaftskreis, wie auch immer. Christ Doppelpunkt Innen. Und ja, das wäre wohl Grauzone. Also es würde wohl gerade noch so gehen, wenn man es so und so interpretiert, dass der Herr da auftreten darf mit seiner Montur. Sagt zumindest hier Greenwatch. Schwierig. Ja, wir befinden uns im Hungerstreik. Weiß ich nicht. Seit dem 30.08. unbefristet. Das Bündnis Hungerstreik der letzten Generation aus Berlin. Aus Berlin. Der Generationenvertrag ist gebrochen. Die Verantwortlichen lassen uns im Stich. Sie bringen uns um. Sie geben dem Tod die Hand, anstatt die geliehene Erde an ihre Kinder zu vererben. Klingt schon mal ganz schön. Hungerstreik der letzten Generation. Hat das was mit Extinction Rebellion zu tun? Drama! Drama! Ich glaube, das X da unten spricht auch so ein bisschen dafür. Und dann kommen ein paar Zitate, das Ding über das Geld, das man nicht essen kann, von den amerikanischen Ureinwohnern. Die nächsten 3 bis 4 Jahre werden die Zukunft der Menschheit bestimmen. Sir David King, klimawissenschaftlicher Berater der britischen Regierung, Oh, 2020. Blödsinn. Der Klimawandel ist wichtiger als Wahlen oder Wiederwahlen. Es geht um Leben und Tod. Alexandria Ocasio-Chavez, jüngste Abgeordnete im US-amerikanischen Repräsentantenhaus. Und dann kommt als letztes, um all diese Panikmacher zusammenzubinden, kommt Albert Einstein, was ich irgendwie bemerkenswert fand. Diejenigen, die das Privileg haben zu wissen, haben die Pflicht zu handeln. So, und die Forderung für die Beendigung des Hungerstreiks, der Personen ist ein live übertragenes 2-Stunden-Gespräch von 4 Menschen des Hungerstreiks mit dem KanzlerkandidatInnen Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz über den Mord an der jungen Generation. Dafür hat die Baerbock Zeit, ne? Für die Bild-Zeitung nicht. Das Versprechen der nächsten Regierung, einen verbindlichen und repräsentativen Bürger-Innenrat einzuberufen, in dem unter anderem die Umstellung auf 100% aufbauende Landwirtschaft thematisiert werden muss. Wenn wir unsere Böden weiter zerstören, werden wir vom Klima gegrillt und vom Hunger dahingerafft. Ja, und wenn du mal runterscrollst ein bisschen, haben wir die Porträts der einzelnen Personen. Da haben wir Henning, 21 Jahre aus Greifswald, abgebrochenes Studium der Politikwissenschaft. Wir sind richtig am Arsch. Ja? Die CO2-Werte steigen weiter, sie steigen und steigen. Ihnen ist auch der grün angemalte Wahlkampf egal. Die nächste Regierung muss Emissionen drastisch senken, um eine Chance zu haben. Und die Pläne der Parteien reichen alle nicht aus. Das ist einfache Mathematik. Also KanzlerkandidatInnen Armin Laschet, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, wie lange müssen wir Hunger streiken, bis wir endlich ehrlich reden? Ja. Und dann hast du hier den einen, der hat seine Bäckerlehre abgebrochen, um Hunger zu streiken. 3 Jahre wurden wir an der Nase herumgeführt. Merkt ihr eigentlich, wie wütend ich bin? Was habe ich schon zu verlieren? Wir sind die letzte Generation, welche über das Ausmaß der Klimakrise entscheidend mitbestimmt. Wir setzen mit unserem Hungerstreik die Regierung unter Druck. Ist so eine Sauerei, was sie da mit den jungen Leuten machen, die so zu verwirren. Ich gehe in den unbefristeten Hungerstreik aus demselben Grund. Nee, Moment. Ich gehe in den unbefristeten Hungerstreik, weil wir schon viel zu lange ignoriert worden sind und wir genau jetzt eine Veränderung brauchen, eine Veränderung im System. Ich gehe in den unbefristeten Hungerstreik aus demselben Grund, warum ich Straßen blockiere und politische Gebäude besetze. Ich will die PolitikerInnen direkt aggressieren, schöner Versprecher, adressieren. Die Gesellschaft muss sehen, dass wir gerade mit voller Wucht auf den Klimakollaps zusteuern. Und dann finde ich großartig ich weiß nicht, warum ich immer wieder Narzissmus finde am Kern des Ganzen. Seit vielen Jahren stehe ich mit meinem politischen Protest auf der Straße und doch hat sich noch nichts verändert. Mir ist auch gut. Das ist Die also. Ricarda Lang von den Grünen, die Pressesprecherin, fand das ja auch so gut, dass sie in der Politik was bewirken kann. Das habe ich schon häufiger gehört. Ich habe auf kleinen Aktionen angefangen und habe mich seitdem immer weiter radikalisiert. Und ich denke, dass genau das notwendig war. Schon jetzt kostet die Klimakrise das Leben von unzähligen Menschen. So wird es nicht weitergehen. Die Gesetze schützen ein ungerechtes System, welches den Klimakollaps vorantreibt, statt ihn zu stoppen. Wir sind direkt, laut, unbequem und kompromisslos. Wir lassen uns nicht weiter ignorieren. Ja, das ist immer sehr faktenfrei, ne? Ja, sind wir wieder beim Herrn Papa, ne? Wie war das nochmal mit dem nicht zulassen? Auch. Das, ja. Für mich ist das halt diese Art, aus der auch sowas wie die RAF wächst, halt diese Selbstgerechtigkeit und der Glauben an irgendeinen großen kollektiven Wahn im Hintergrund. Also nicht, dass ich abstreite, dass es einen Klimawandel gibt oder dass wir irgendwie was dagegen unternehmen sollten. Nicht, dass das so interpretiert wird, aber der Wahn ist ja diese Apokalypse dahinter. Also dieses völlige, oh mein Gott, wenn wir in Deutschland jetzt nicht sofort alles zumachen. Und der Ursprung der Rest ist der Welt das Klimabudget. Ja. Ja. Ja, es ist schon eine ganz schöne Herabwürdigung dieses krassen, eines der letztnervigsten, krassesten Sachen, die man so als Aktivist machen kann, der Hungerstreik, dann gibt es noch sich selbst verbrennen. Das ist natürlich noch krasser, aber der Hungerstreik ist ja an sich so quasi das Krasse, wenn wirklich Leute dazu bereit sind, das zu tun, dann leiden die wirklich. Aber das ist ja mittlerweile einfach nur noch ein reiner PR-Stunt. Und deswegen glaube ich, wir müssen die mit einer Spende unterstützen, und zwar mit einer richtig leckeren Lebensmittelspende. Schöne heiße, leckere Pizza, Steaks, dass ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft. Sowas haben die verdient durch. Dafür, dass sie einfach diese Methodik benutzen für sowas. Wohlstandsverwöhnte Leute sind das. Ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, dass es irgendwie Leute gab, die in Amerika gegen Trump in Hungerstreik getreten sind, sich das aber erleichtert haben, indem sie was essen durften. Das ist cool. Der stinkende Fisch, ein Sondervorgang. Das haben wir beide eingereicht, Chris, ne? Möchtest du was dazu sagen? Ich hatte nur die Pressemitteilung vom RBB, wo halt eben drin stand, dass sie jetzt diesen angekündigten Dokumentarfilm verschieben möchten. Und in dem Dokumentarfilm geht es um die Entlassung von Hubertus Knabe. Und das war ja im Zusammenhang mit so einer MeToo-Geschichte, die ja, wenn ich mich richtig erinnere, er hat nichts gemacht, aber... Sein Stellvertreter hat angeblich irgendwie sich unsauber verhalten gegenüber Frauen und ihm hat er habe da halt nicht hart genug durchgegriffen. Ja. Und darüber ist er entlassen worden. Das ist schon ganz schön fingiert. Genau, und da haben ja manche Leute auch so eine Intrige auf jeden Fall da gewittert. Und so wie es aussieht, gibt der Dokumentarfilmer Maurice Philipp Remy, der das verantwortet, der scheint das wohl auch so zu sehen. Und es wird jetzt halt vermutet, dass diese Verschiebung, die irgendwie damit begründet wird, dass der irgendwann mal auf Facebook oder so irgendein soziales Netzwerk irgendwas geschrieben hätte, was wohl pro diesem Herrn Knabe gewesen wäre oder so. Und das müsste man jetzt erstmal prüfen. Und deswegen verschiebt man das jetzt. Also hat er vielleicht irgendwie diese sexuelle Dings da, vielleicht hat er das vielleicht nicht so wichtig genug genommen, wie den Verantwortlichen, dass es wichtig war oder so. Es geht halt darum, dass natürlich die Linkspartei, die in Berlin regiert, den Herrn Knabe nicht mag, weil der Herr Knabe der Chef von dieser Gedenkstätte war und einer von den Leuten, die ja auch ständig sehr seriös die Frau Kahane zum Beispiel da kritisieren und dafür ja auch mit kein bisschen Aufmerksamkeit belohnt wird, höchstens von irgendwelchen Weltraumaffen. Und ein paar Leute auf Twitter vielleicht. Muss man noch mal dazu sagen, die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ist eine Stasi-Gedenkstätte. Also deswegen ist vielleicht auch die Allergie der ehemaligen SED in Berlin da so groß. Interessant, man kann ja einfach, ich lese mal den ersten Absatz vor, weil den finde ich schon sehr lustig. Sondervorgänge, waren laut Lexikon der Stasi von 1960 bis 76 Bezeichnungen für registrierte Akten über einzelne Personen oder Personengruppen, für die das Ministerium für Staatssicherheit ein spezifisches operatives Interesse hatte. So stand es bis Dienstag auf der Homepage des Rundfunks Berlin-Brandenburg, die den Dokumentarfilm von Maurice Philippe Remy Sondervorgang MeToo, Protokoll einer Entlassung bewarb, der die Entfernung von Dr. Hubertus Knabe als Leiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen aufarbeitet. Merkwürdigerweise trug nämlich genau die Akte von Hubertus Knabe den Namen Sondervorgang und sie war von niemand anderem geringerem erstellt worden als der Senatsverwaltung für Kultur unter der Leitung von Klaus Lederer, ehemals SED. Au, Backe. Also allein schon die Benennung dieses... Nicht mal das hat er sich abgewöhnen können, ey. Dieses Vorgangs als Sondervorgang zeigt ja schon, aus welcher Richtung hier die Stoßrichtung kommt. Und also der Typ hat wohl für den, also der Maurice Philippe Remy, der Filmemacher, hat wohl mal irgendwo für eine Spende auf. Genau, Remy habe 2018 einen Spendenaufruf auf seinem privaten Facebook-Konto geteilt, der um Spenden für Knabes Gerichtskosten gegen das Land Berlin bat. Nachdem uns der Autor dies bestätigt hat, halten wir es für unabdingbar, dass auch dieses Engagement im Film transparent wird. Und deswegen verlegt man, und das haben wir heute jetzt ja auch noch nicht gesagt, verlegt man die Ausstrahlung dieses Films um einen Monat. Der witzige Fakt ist, dass in diesem Monat die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus stattfindet. Oder Bürgermeister? Was, Bürgermeister oder? Abgeordnetenhaus. Ich glaube Abgeordnetenhaus. Ja. Oder? Ja, und dann Bürgermeister auch, weil Frau Giffey, ne, tritt ja an. Ah, stimmt. Also alles. Also man verschiebt das dann passend, den stinkenden Fisch gibt es dann halt erst nach der Wahl. Wer sich da irgendeinen Reim drauf machen kann, soll das tun. Aber bloß nicht laut sagen, sonst gehört ihr in den rechten Block, nehme ich an. Ja. Interessantes Ding hier mit dem stinkenden Fisch, finde ich. Hier der Autor bei Ach gut sagt auch, man könnte ja einfach einen Disclaimer an den Anfang packen. Ja? Der Autor des Films findet, Knabe sei Unrecht getan worden. Würde völlig ausreichen, dann könnte man den ohne Probleme zur angekündigten Zeit zeigen. Aber vielleicht möchte jemand halt nicht, dass so ein, und da ist so ein 3 Jahre alter Spendenaufruf für Gerichtskosten natürlich auch schon ein Argument. Ist sicher ein Sondervorgang gewesen. Kommen wir mal zur Wahl. In der jüdischen Rundschau, wie ich hier rausgekramt habe, beziehungsweise die mir auch relativ positiv aufgefallen ist mit anderen Artikeln, schreibt die Vera Lengsfeld über die wahren Gegner der CDU und des Kanzlerkandidaten, die eben Merkel und ihre Politik seien. Und Merkels Politik ist ja, so schreibt sie eben, bei den ganzen Linken irgendwie auch gut angekommen, beziehungsweise sie hat sogar unter Umständen einiges durchgedrückt, was sie sich gewünscht haben, was ja unter anderen Kanzlern vielleicht nicht geklappt hätte und vielleicht auch noch normal unter einer normalen konservativen Regierung einfach nicht geklappt hätte. Und ich erinnere mich da an so einen Dingen aus der Heute-Show, wie sie sich über den Laschet lustig gemacht haben, dass der sich so gefreut hat über die Zeit nach Merkel, so ungefähr. Das war wirklich so ein bisschen ein Freudenausbruch, dass er so, dass er dann geht's richtig los oder so gesagt hat. Ich fand das nachvollziehbar und ich hatte auch gehofft, dass er dann irgendwie einiges revisioniert wird, sozusagen, von der Politik Merkels. Und das hoffe ich im Prinzip noch, weil ich gehe noch auch davon aus, dass er Kanzler wird. Und dann eben auch ein bisschen, was das Ganze wieder ein bisschen konservativer läuft. Aber das ist eben angeblich, oder das ist, so sagt die Lengsfeld, hier der Grund dafür, dass sie gerade so auf dem Laschet alle rumhacken. Ne? Und das kann ich mir schon einigermaßen vorstellen, dass da was dran ist. Aber so. Ja, ich könnte eine Bilanz ihres Versagens ziehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich da groß was ändern wird. Der ist vielleicht nicht ganz so bräsig wie die Merkel. Und der Laschet lässt die auch viel abquatschen, das glaube ich auch. Ne? Aber dieses zeitgeistige Ding und dass er ja jetzt schon kommt mit von wegen so, ja, hier, ich werfe euch mal mein paritätisch besetztes Gremium da irgendwie hin. Zukunftsteam. Also, ich bin mal gespannt. Und in Nordrhein-Westfalen hat er ja auch mit dem Herrn Stamm da von der FDP, anfangs ja mit dem Lindner zusammen, da die Koalition bestritten. Und ich glaube, die NRW-Regierung ist jetzt auch gerade nicht so das Konservative. Ja, eine Revision bedeutet dann natürlich zum Beispiel auch, dass Sie gesagt haben, mit der Gendersprache, ne? Das ist ja schon, so praktisch schon im Gange. Ich meine, ja, das aber das glaube ich dann auch erst, wenn ich es so. Sehe. Ne? Genau, also das bleibt dann abzuwarten, ob das wirklich so kommt oder ob er sich dann beugt oder so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich in vielen Punkten beugen wird oder so und nicht viele Revisionen betreibt. Ja, aber vielleicht reicht auch ein bisschen, dass die Leute sehen, wie blöd das bisher läuft, irgendwie unter ihr. Ne? Ja, Report. Ja, ich lese gerade dieses Buch hier, Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik von Robin Alexander, dem Weltjournalisten. Und also ich bin noch nicht ganz durch, bin so zwei Drittel durch. Und am Anfang habe ich erst, also ganz zu Anfang von dem Buch habe ich erst gedacht, ich pack's direkt wieder weg, weil er fängt dann irgendwie so an und beschreibt irgendwie den Besuch von Merkel bei Trump. Und da wird dann irgendwie so geschildert, dass dann der Steve Bannon da rumsteht und der wird natürlich direkt wieder als ultrarechter, keine Ahnung wie was, irgendwie hingestellt, voll Idiot. Und die Merkel sieht sich halt als Retterin der liberalen Gesellschaft und so, während der Bannon ja nur mit Rechten irgendwas macht und so. Wo ich mir auch wieder so denke, so, nee, nicht wirklich, ne, also der macht ja auch mit diesen komischen Fünf-Sterne-Bewegung-Leuten da irgendwie oder mit den von Griechenland doch, glaube ich, auch irgendwie was und so, also halt mit allen möglichen Leuten, die halt nicht so eine Welt Utopie und keine Ahnung, wie was sind, ne, was man ja auch nicht richtig finden muss oder so, ich fand das ganz schön überzogen, auf jeden Fall, und so richtig so halt, ja, was man halt 50 Mal in irgendwelchen Artikeln gelesen hat und deswegen meint, es müsste ja stimmen. Aber ich habe dann doch noch weitergelesen und es ist dann doch schon sehr interessant. Also er beschreibt halt diese ganzen Corona-Sachen eigentlich und halt immer wieder diese Machtkämpfe zwischen Merkel und Söder und Laschet und Söder und den ganzen Leuten und dieses Ganze mit den MPKs und also ich weiß auch gar nicht, wie der da so einen Zugang irgendwie hat, diese ganzen Sachen, die er alle erzählt, das meiste davon war mir tatsächlich noch gar nicht irgendwo begegnet, aber sehr interessante Dinge auf jeden Fall, wie, wer da was, wie, wann, wo und irgendwie, und das wurde ja jetzt auch die Woche über ganz stark diskutiert, dass ja auch die Dorothee Bär jetzt bei dem Laschet da in seinem Zukunftsteam drin ist und die Dorothee Bär ist ja so ein Schützling von dem Söder ja eigentlich, der ja quasi Konkurrent vom Laschet ist und die beschreiben hier in dem Buch halt auch, wie die Annegret Kramp-Karrenbauer da absolviert wurde und was es da so für ein Catfight gab mit der Kanzlerin und diese ganze Geschichte mit Thüringen und der Wahl von Kemmerich und so. Und da beschreibt der Robin Alexander dann halt, dass sie irgendwie den Ramelow irgendwie im Urlaub angerufen haben, also die CDU wohlgemerkt, um ihn dazu zu überreden, dass er mal wieder Ministerpräsident werden soll, weil das ja mit dem Kemmerich nicht geht. Oh, und da denke ich mir auch so, das kann doch echt nicht wahr sein. Und der Dings soll gesagt haben, als sie ihn dann ans Telefon gekriegt haben, soll er gesagt haben, wie der Kemmerich ist zurückgetreten, das ist aber scheiße. weil er dann das Parlament nicht auflösen kann und lauter solche Storys, die sie da irgendwie erzählen. Wo ich mir auch wieder so denke, ja, die CDU ist ganz geil drauf, dass da unbedingt die Linksregierung wieder fortgesetzt wird. Ja, er stellt sich hin und klagt den Scholz an, weil er sich nicht korrekt davon distanziert. Ne? Und dann soll die SPD auch gefordert haben, so bin ich da jetzt auch drauf gekommen, mit der Bär, weil die SPD soll dann gefordert haben, dass jeder, der dem Kemmerich gratuliert hat, aus der Regierung fliegt. Und da haben sie ja dann den Ostbeauftragten da geschasst. Und die haben auch einen Knall manchmal, ne? Das hatten sie ja und noch irgendwen habe ich jetzt wieder vergessen und die Bär haben sie halt nicht, die hat nämlich auch dem Kemmerich gratuliert und durfte wohl bleiben, weil halt der Söder seine schützende Hand über die gehalten hat und weil sie ja eh nicht CDU, sondern CSU ist. Ja, oder weil Frau oder was? Und das soll dann halt wieder irgendwie, das hat dann wohl wieder den Ausschlag gegeben, dass sie dann doch bleiben durfte. Also das ist halt alles so dieses ganze Geschachere, was sie da irgendwie machen. Du hast denkst, voll der Kindergarten, so. Das ist unsere Politik in diesem Land. Und wir schreiben ja auch dieses Riso-Antwortvideo, was ja der Dingens da wohl tatsächlich produziert hat, der Amthor. Und worum es da wohl gehen sollte, weil das haben sie ja nie veröffentlicht. Das haben sie ja auch dann irgendwie untersagt bekommen, nachdem sie das irgendwie davor geprescht sind und das produziert haben. Philipp, lass den Unsinn sein. Die Union und so, ja. Haben wir eigentlich die Schlammschlacht um Amthors Wahlkampfplakate auch im... Nee, haben wir nicht. Ah, verdammt. Da haben sie ja irgendwie die... Da steht die grüne Spitzenkandidatin, seine Gegenkandidatin praktisch unter Verdacht, eventuell ein paar Plakate vom Amthor verunziert zu haben. Ja. Erzähl mal, was ist denn da? Ich habe nur diese Bilder gesehen von den beiden und ich muss sagen, ich habe erst gedacht, da hätte einer jetzt irgendwie den Amthor durch so eine Face-App durchgegangen. Ja, habe ich auch gedacht. Die sieht ihm so ähnlich. Ja. Das ist lustig. Das müsst ihr mal gucken. Die sehen sich wirklich ähnlich wie Zwillinge. Ja, und die haben, es könnte sein, also so hundertprozentig, weil die Polizei gibt die Daten ja nicht raus, aber es passt wohl ganz gut. Könnte sein, dass die grüne Gegenkandidatin dabei erwischt wurde, wie sie Amthors Plakate, wie gesagt, geschmiert hat. Irgendwas mit korrupt oder so. Ich bin gespannt. Also, dass der Wahlkampf, soll noch einer sagen, dass der Wahlkampf keine schönen Geschichten produziert? Irgendwann heiraten die. Das ist alles illegal. Ja, reißen sie sich gegenseitig Plakate runter, fallen sich in die Arme. Oh. Böse, ja genau. Nach der Wahl. Nenn mich korrupt! Nenn mich korrupt! Wie hieß die Firma von ihm? Irgendwas mit Intelligence? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Political Intelligence? Nee, das wäre jetzt. Global Intelligence. Das ist ein Oxymoron. Nee, ich glaube, das ist Intelligence. Atlas oder Intelligence oder irgendwie so, ne? Religious Tolerance. Ja. Alles Oxymoron. Das hier, ja, zu den Wahlplakaten auch noch ganz schnell, Zwischenruf. Die Greifswahl der grünen Bundestagskandidatin Katharina Horn hat eingeräumt. Wahlplakate des CDU-Landtagswahl-Spitzenkandidaten Michael Sack und der FDP mit Korruptaufklebern beklebt zu haben. Aua, aua. Parteiinterne Konsequenzen hat Horn offensichtlich nicht zu fürchten. Wahlplakate verändern, runterreißen ist illegal. Ja, weil er halt auch die Grünen, nee, das ist auch besonders geschützt. Genau, strafbar. Es war mal bei uns, als ich hier noch in der WG gewohnt habe, war unten drunter in der WG mal eine Wahlparty. Und die hatten die tolle Idee, sich ganz viele Plakate zu holen und die WG damit vollzustellen, weil Motto-Party. Das endet damit, dass die Cops wegen Ruhestörung da waren und dann die Plakate gesehen haben. Das war ein unschöner Abend für die Leute, die unter uns gewohnt haben. Die wussten offensichtlich auch nicht, dass das halt schon empfindliche Strafen nach sich ziehen kann, wenn man die mitnimmt. Also da mal ein Tipp, wenn man wirklich nicht warten kann, bis nach der Wahl zu warten, die Plakate vor den Wahllokalen werden ja abgehangen vor der Wahl und da stehen meistens ein paar in den Wahllokalen rum, da kann man einfach fragen, ob man es mitnehmen kann. Wenn man unbedingt sich so dann... Warum? Ich glaube, den meisten geht es darum nicht. Sollte ich jemanden in meine Wohnung oder so stellen wollen. So ein Amthor in der Ecke, genau. Wir haben hier einen Kandidaten, der plakiert. Der guckt einen dann immer so streng an. Oh. Ja, genau, so ernst, dass wenn er dich überzeugen wollte von irgendwas. Ich finde, der Wahlkampf ist dieses Jahr auch der infantilste von allen, den ich je gesehen habe. Mein einer Kandidat hier für den Bürgermeister plakatiert einfach nur seinen Namen und darunter SPD. Das ist auch geil. Und da denke ich mir auch so, was genau? SPD. Also, was soll das? Ähnlich wie beim Wahl-O-Mat, das ist keine, halt der Name von dem Typ. Keine Pandemie drin vorkommt. Ja, oder diese AfD und FDP werden hier auch regelmäßig zusammengetreten. Also, das ist ein bisschen kindisch geworden, ja. Ja, es ist alles so, ich mach das kaputt, weil ich mag das nicht. So, hallo, wir hatten uns auf was anderes geeinigt. So, Kinder, ich verstehe, dass ihr die nicht mögt manchmal, aber wir spielen trotzdem nach Regeln, wisst ihr? Aber das sagt ja heute auch keiner mehr. Das wird einfach hingenommen, genau wie Sachbeschädigung, Vandalismus. Das sind alles so kleine Sachen. Die tragen nichts zum Verfall irgendwie einer Kultur bei. Ja, auf jeden Fall, dieser Artikel hier ist ein Auszug aus dem Buch. Der Artikel heißt Plädoyer für einen bürgerlich-freiheitlichen Aufbruch und das Buch heißt Raus aus der Mitte, wie der Parteikonsens unsere Demokratie untergräbt. Hier von Novo Argumente, die verlegen das. Und ja, in diesem Artikel geht es halt eben darum, dass dem Autor hier, der meint halt eben, und da würde ich mich durchaus anschließen, dass es im Prinzip keinen konservativen Liberalismus im Moment so richtig gibt. Es gibt halt Linksliberalismus und es gibt Links und es gibt irgendwie Konservative, aber es gibt halt keinen, also zumindest nicht, er nennt hier halt auch die Beispiele mit diesem LKR. Liberal, konservative Reformer genau, davon. Ja, und so weiter und so fort. Ne? Also das erkennt er halt schon an, aber die sind ja nicht im Bundestag oder so. Ne? Und ja, fand ich ganz interessant, so ein längerer, weil es ja ein Buchauszug auch ist. Sehr interessant zu lesen. Ich hatte den auch mal gelesen, aber doch sehr, sehr lang zu lesen. Genau. Aber eins hatte ich mir damals auch markiert. Die Linke dominiert das Parteienspektrum von ganz links bis zur Mitte, also auch über die Grenze des eigenen Lagers hinaus. Sie dominiert die Themen, definiert die Grenzen des Sagbaren und sie dominiert auch die Umfrageergebnisse. Sie hat es geschafft, die Lufthoheit im politischen Raum zu erringen. Selbst eine schwarz-grüne Regierung ließe auch keine an der rein vernunftorientierte Politik erwarten, sondern vor allem Klimapopulismus und paternalistische Verbotspolitik. Ja, also, nö. Schon ziemlich drastisch der ganze Text, aber sehr trocken auch von der Einschätzung her. Ja, und ich fand diesen Absatz hier gut, den wollte ich nochmal vorlesen. Die Linke zeichnet sich dadurch aus, die Politik für Minderheiten und Randgruppen zum Maß aller Dinge zu erheben. Allzu oft konstruiert sie Scheinprobleme und will deren Symptome kurieren, ohne jedoch die wahren Ursachen anzugehen. Themen wie Gender, grassierender Gleichstellungswahn und ständige sachfremde und überzogene Perpetuierung der Rassismusproblematik sind prominente Beispiele. Selbstverständlich ist der Schutz von Minderheiten und deren Interessen zentrales Element unseres freiheitlich-demokratischen Wertegerüstes. Aber Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität. Eine Gesellschaft, die ihre Kernprobleme verdrängt und zugunsten eines überzogenen Minderheitenschutzes die Anliegen und Interessen der Mehrheit außer Acht lässt, entzieht sich ihrer eigenen Grundlage. Sie droht, ihre Zukunftsfähigkeit zu verlieren. Linke Politik vertritt nicht mehr die Interessen der stillen Mehrheit, die diese Gesellschaft trägt, Familien, Unternehmer, Angestellte, Selbstständige, die Mittelschicht, der Mittelstand. Welche politische Kraft kann heute noch mit Funk und Recht behaupten, das zu tun? Ja, so gesehen keine. Mir geht halt hier in dem Artikel, also in dem Auszug, die ganzen Parteien auch durch. Und wie gesagt, sehr trocken. Ja. Vielleicht ist der Gedanke da recht verbreitet bei den da angesprochenen Linken. Ja, wie soll ich sagen, dass wir so stabil wären wirtschaftlich, dass da schon nichts passiert oder dass das nicht so dringend wäre oder so. Wir brauchen schon Wirtschaft, unser Überleben. Wir haben doch einen Staat, wir brauchen noch keine Wirtschaft. Aber wir sind ja stark in der Beziehung. Glauben die vielleicht einfach nur. Ne? Muss ja, vorwärts in die Vergangenheit. Einstimmen. Ja, genau. Die Rezepte aus der Vergangenheit verfeinern und nochmal probieren. Ne? Ja, hier haben wir Junge, den Herrn Junge von der AfD oder von ehemals der AfD. Stimmt. War ja auch Bundestagsabgeordneter und der ist jetzt ausgetreten vergangene Woche aus der AfD und sagt halt eben seine Gründe dafür, ist auch ein längerer Text. Ich fasse das nur mal zusammen, soweit ich mich erinnere. Es war halt, also er hat keinen Listenplatz mehr bekommen oder keinen aussichtsreichen Listenplatz mehr bekommen. Das ist natürlich eine Sache, die dann natürlich auch wieder vorgeworfen wird. Das gehört auch irgendwie halt dazu, dass man dann natürlich sagt irgendwie so, ja, jetzt wo du hier keinen Listenplatz mehr kriegst, da regst du dich natürlich drüber auf und tralala. Aber im Endeffekt, viele von den Sachen, die er sagt, hat man auch schon häufiger gehört von anderen Leuten, die da ausgetreten sind, halt diese Anschuldigung, dass die Rechtsextremen in der Partei halt geduldet werden, hofiert werden, und das sagt er hier halt eben auch und er berichtet dann davon, das hatte ich jetzt noch nicht gehört, dass halt auch diese Jugendorganisation sich wohl bei dem Höcke größtenteils zu Hause fühlen soll und sich da quasi als dem seiner Jugendorganisation irgendwie sehen. Und er wirft den halt der ganzen Partei auch vor, dass dass sie halt vernünftige Leute nicht fördert, nicht schützt und irgendwelche Krakela-Stammtisch-Heinis halt ja zum Machtausbau und ja, die halt dann hofiert. Und eine von den lustigen Sachen, die er erzählt, ist, dass irgendwelche Kiddies, die keinen Wehrdienst leisten müssen und nix, irgendwelche alten Leute als Boomer bezeichnen, die es einfach nicht verstanden haben und so. Weil der Typ ist ja ehemaliger Soldat auf jeden Fall, der Junge. Es gab ja auch diese Szenen jetzt von den Aufräumarbeiten, wo er da apfelessend in seiner Bundeswehrkluft da in den Trümmern gesessen ist. Bei der Flut jetzt dieses Jahr. Was du aber bisher nicht gesagt hast, ist, dass es ja auch ziemlich kritische Stimmen zu ihm gab, als er sich während der EM über Manuel Neuer geäußert hat. Das ist auch richtig, und ja. Dass es inzwischen auch Leute gibt, die sagen, er ist im Endeffekt seinem eigenen Ausschluss zuvorgekommen. Weil er hatte ja damals wegen der Regenbogenbinde halt den Neuer angegriffen mit ziemlich derben Worten. Die okay. Ich so in der Öffentlichkeit auch nicht benutzen würde. Das mit dem Ausschluss weiß ich jetzt nicht, ob das damit jetzt zu tun hat, aber... Ich habe es zumindest gelesen, den Kommentar, dass das ein okay. Grund sein könnte. Ja, ich will ihn jetzt auch nicht hochhypen oder so, ne? Definitiv nicht. Ich bin auch kein Fan von ihm. Aber das... Also, finde ich schon wichtig... Diese Darstellung von ihm halt, würde ich jetzt so halt als seine Darstellung halt ja, hier kundtun, wie ich das jetzt getan habe. Und ja, und die meisten Kommentare, ich hatte auch mal dazu angefragt, was die Leute so meinen, die jetzt AfD-Unterstützer sind. Und ich hatte dann da halt auch eigentlich nur so Nachrichten bekommen, wie, ja, der stellt sich halt an, weil er seinen Listenplatz nicht mehr hat und aber auch viele Sachen, die in so eine Richtung gegangen sind, so nach dem Motto, ja, diese Merkel-Leute oder so sind ja halt wichtig. So, was kann man sich auch nicht, wo soll man sich auch nicht beschweren über einen Stammtisch oder solche Dinge, wo ich mir auch wieder so denke, okay, das wird super in diesem Land dann, wenn ihr hier euren Willen bekommt. Weil von irgendwelchen Stammtischleuten will ich mich auch nicht regieren lassen. Genauso wenig wie von irgendwelchen Bunthaarigen. Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen, wenn man es so sieht, teilweise, wie da argumentiert wird oder so, das ist doch einiges ganz schön platt. Und also, es ist nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die da gut sind, scheinbar. Mein Eindruck. Das habe ich jetzt nochmal so eingereicht und ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert oder mir groß angeguckt. Ich habe das auch eingereicht, glaube ich. Du hast auch dein Wahl auf jeden Fall zur Bundestagswahl ist vielleicht mal was Besseres als der Wahlomat immer nur. Der genau, eine weitere Wahlomat-Alternative. Genau. Der Original ist ja jetzt auch verfügbar, nachdem die sich ein bisschen länger Zeit gelassen haben. Aber ist doch lustiger, wenn wir hier so dein Wahl machen. Und ich muss sagen, das basiert auf ehemaligen Sachen, die auch schon im Bundestag diskutiert und abgestimmt wurden teilweise. Und es ist natürlich nicht so total voreingenommen wie das Wahltraut, was wir vorher hatten. Hier sind auch mehr Parteien berücksichtigt, aber auch nicht alle Parteien. Aber vielleicht können wir uns ja auch mal hier durchklicken. Sind auch so wobei... Wobei bei Wahltraut uns ja drunter kommentiert wurde, die AfD sei da deswegen nicht drin gewesen, weil die keine Angaben gemacht hätten. Was ich dann aber auch wieder ein bisschen fragwürdig finde als Ausrede, weil bei anderen Parteien haben sie sich ja die Mühe gemacht, die Antworten aus Fragen aus dem Parteiprogramm rauszuholen. Ein Programm werden sie wohl haben, oder nicht? Und das wollte ich auch gerade sagen. Also aber klar ist das die offizielle Angabe von denen, aber insgesamt finde ich das auch ein bisschen dünn. Ja, dabei sei auch nochmal hingewiesen, dass sie ja selber auch den Hinweis geschrieben haben, dass die SPD, Grünen und Linkspartei bei sehr, sehr vielen Fragen die gleiche Antwort immer gegeben haben. Oder fast allen sogar. Naja. Ja, aber ist das wirklich interessant, was wir jetzt hier sehen? Also ich meine, bei Wahltraut. Ja, klick mal drüber drauf. Das ist jetzt, das kommt jetzt kein Comic oder sowas. Das sind einfach ganz normale Fragen. Aber es sind ein paar interessante Fragen schon dabei, die halt bei anderen Wahlomat-Sachen nicht vorkommen. Ja, ich wurde es nur mal als Alternative empfohlen. Ist das lang oder ist das kurz? Aber ich will jetzt hier nicht uns jetzt hier stundenlang mit irgendwelchen. Das ist lang, lang, kurz, kurz, lang, lang. Genau. Klick doch mal rein, wenn es nervt, dann machst du halt weiter. Okay, klicken wir mal rein. So, die Einführung kannst du mach auf X weg, weil das und, ne? Wo gibt's denn? Ach, das da Tutorial. So, ja, ne? Sind halt so konkrete Sachen. Sollen alle Braunkohlekraftwerke bis Ende 2022 abgeschaltet werden? Also bis Ende nächsten Jahres. Wie viele haben wir denn? Ja. Wie viele haben wir denn? Gute Frage. Das ist eine gute Frage, ne? Ja, weiß ich nicht. Hier sollte in die Erforschung und Entwicklung von neuartigen Atomkraftwerken investiert werden. Auf jeden Fall. Sollte der Wolf als jagdbare Tier eingestuft werden? Also, nee, Rotkäppchen soll einfach aufpassen. Autos, Fahrverbote, Abgase, irgendwas. Wie, welches, was sind das? Das sind alles so Sachen, was... NO2 ist es doch irgendwie... CO2-Preis. Ne? Ja, genau. CO2-Preis. Aber CO2-Preis wird angehoben, soll angehoben werden, ist doch auch schon beschlossen, ja. Sollte eine Masernimpfung in den Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen vorgeschrieben werden? Hier sollten Ferkel für 2 weitere Jahre ohne Betäubung kastriert werden dürfen. Wie? Ist das zeitlich begrenzt an Kastration? Sollten die Hürden für die Änderungen des Vornamens und der amtlich dokumentierten Geschlechts verringert werden? Jo. Nein. Sollte jede Person automatisch Organspender sein, wenn sie zu Lebzeiten nicht widersprochen hat? Frag mal in China nach. Computer und Smartphones von Verdächtigen nach richterlichem Beschluss von Sicherheitsbehörden überwacht und Telefongespräche und Chatnachrichten gesammelt werden. Ja, nein. Sollte der BND durch ein parlamentarisches Amt beaufsichtigt werden? Ja, haben wir nicht ein Innenministerium? Stimmst du einer Einführung der Bundesnotbremse zur Eindämmung von Corona zu? Auf wie viele Kilometer werden wir da drunter gebremst? Auf 130 maximal. Sollte das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben werden? Ja, die Frage kennen wir ja auch hier. Sollte der Solidaritätszuschlag komplett abgeschafft werden? Das ist in jedem Wahlomat. Das ist aber ein Wahlomat, ja. Da haben wir es wieder. Sollte auf den Autobahnen eine allgemeine Bundesnotbremse... Ja, aber wenn wir Deutschland schon abbremsen... Sollte Deutschland die Umsetzung des 2% Rüstungsziel verweigern? Mehr Geld für Waffen oder weniger? Sollte die Bundesrepublik umfassende Grenzkontrollen einführen? Zu wem? Ja, wirklich. Sollte der Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige komplett abgeschafft werden? Radikal. Sollten Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer eingestuft werden? Warum nicht noch ein paar mehr? Bundeswehreinsätze in diesen Gebieten sind gerechtfertigt. Ganz viele Länder, Irak, Jordanien, Syrien, Mittelmeer, Libanon, Mali, Afghanistan, Somalia. Uff. Mittelmeer vor allem. Mittelmeer, voll das Land. Sollten die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie strenger geregelt und kontrolliert werden? Da freut sich das Schwein. Sollte die Steuerbelastung für Unternehmen gesenkt werden? Steuern rauf oder runter? Sollten international agierende Konzerne Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Steuern für jedes Land individuell veröffentlichen? Sollte der Patentschutz für Impfstoffe gegen Corona ausgesetzt werden? Patente. Ist das wirklich eine Frage, die sich jemand stellt, bevor er ein Kreuz in der Wahl macht? Frage ich mich auch ein bisschen. Das hatte der Wahlomat ja echt auch drin mit den Patenten, ne? So. Hier haben wir komische Doppelpunkte. Sollten Vermieterinnen weiterhin die Grundsteuer auf Mieterinnen umlegen können? Das machen die sowieso. Und? Wir sind für niemanden. Das wir sind schön. Die goldene Mitte. Die Neutralizers. Die barrierefreie Auswertung. Neutralize. Das ist vorgelesen. Ja, ja. The Ten? Ja. CNN, ein gewisser John Blake, klärt uns hier bei CNN auf der Webseite darüber auf, dass die White Supremacy, also die weiße Vorherrschaft, Amerika nicht verlässt, auch wenn jetzt alle Trends darauf stehen, dass die weiße Bevölkerung nicht mehr lange in der Mehrheit sein wird. Weil ja natürlich die Weisheit als Konzept, also jetzt nicht die Weisheit im Sinne von Wissen, sondern im Sinne von Hellsein, was sie ja meinen, dass das ja irgendwie so ein soziologisches Ding ist und nicht Hautfarbe oder so, je nachdem, wie es gerade passt. Das gibt es ja trotzdem. Und da gibt es dann hier diverse Beispiele halt, dass ja hier und da die Leute sich so und so sehen und aber ja trotzdem und so weiter und so fort. Also das, was man halt da rausnimmt, ist, diese verdammten Weißen sind einfach so schlimm. Selbst wenn wir die weg haben, dann haben wir die immer noch nicht weg. Weil das ja ein Zustand ist, halt irgendwie, die White Supremacy. Vielleicht doch wieder die falsche Gruppenzusammenfassung oder so, ja. Ja, es ist halt wirklich irre. Und dass solche Leute das halt nicht merken, was für eine Ecke sie sich da irgendwie hier argumentieren. Aber es ist dann echt alles so Besessenheit davon, wer was wie in welcher Familie, wie viele. Und dann sind so Sprüche drin, irgend so eine Expertin, die sie befragen, sagt dann irgendwie so, dass ja auch, dass mehr weiße Beziehungen mit Nicht-Weißen eingehen sollten, damit die dann auch merken, dass sie auch nicht schlimm sind oder so. Wo ich mir denke, dass ihr sitzt in Amerika und erzählt das anderen Amerikanern oder was? Und die sollen sich dann denken so, oh, echt? Das geht auch? Andere Leute sind auch nicht so schlimm? Was für ein Quatsch, ey. Das kann echt nicht sein. Er schreibt am Anfang ja auch hier, die Politiker müssen refuse to die oder so. Ja, seine Mythen vor allen Dingen, die refusen auch zu sterben. So, ne? Rent free in their heads. Man zahlt keine Miete für ihre Köpfe. Ja. White Supremacy, die zweite. Und jetzt haltet euch fest, angeblich ist die Rechte in Amerika jetzt am Feiern, weil die Taliban Globo-Homo vertrieben haben aus Afghanistan, wie sie es nennen. Also jetzt eine sehr merkwürdige Solidaritätsachse von Zentral-Texas nach Kabul irgendwie. A lot of Islamophobia und Xenophobia, anti-Muslim Activists. Also es gibt verschiedene Winkel, aus denen angegriffen wird. Da gibt es halt einmal diese Leute, die sagen, ah, die Taliban hat es denen gezeigt, das ist ein Vorbild für den nächsten Bürgerkrieg, der in Amerika bald starten wird, bla bla bla. Dann gibt es die Leute, die sagen, oh mein Gott, wenn die jetzt alle zu uns kommen, werden wir von der Taliban unterwandert und so. Und hinter all diesen offensichtlich widerstreitenden Ideen stehen natürlich die Far Right in Amerika, ist klar. The fact that the Taliban at the end of the day could claim victory over such a world power is something that white supremacists are taking note of. Ja? Also die würden sich in der Demütigung praktisch der USA wälzen, diese white supremacists. Wenn es nicht in euren Kopf geht, in meinen geht es auch nicht so richtig. Aber wenn man tiefer in die Neonazi-Gruppen hinabsteigt, sieht man, dass die Leute dort die Taliban feiern und normalerweise wird dabei extrem frauenfeindliche oder antisemitische Rhetorik verwendet. Ja, das sind die gleichen Sprüche, die Nazis sonst auch reißen. Du solltest vielleicht mal drüber nachdenken, wie doof die sein müssen, um diese Verbindung herzustellen. Geneva Sands. Und dann gibt es angeblich auch noch das Konzept der weißen Scharia unter den Nazis. Also, dass man sowas Ähnliches macht wie Scharia nur mit Hitlerbildchen oder so. Ich keine Ahnung. Was sagt ein Boko Haram dazu? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich sagen die Haram. Gehe ich von aus. Ja. Ja, offensichtlich ist die Far Right in Amerika völlig, völlig gespalten und weiß selber nicht so genau, wo sie hingehört, wenn wir Geneva Sands von CNN folgen. Könnten natürlich auch sein, dass sie von Social Boots überlistet worden. Die sind aber ganz gefährlich, die spreaden weltweit, ne? Wir haben letztens schon mal, weiß nicht was, letzte oder vorletzte Woche darüber geredet, über diesen Scheinkrieg in Afghanistan. Damals aus dem Blick von amerikanischen Soldaten. Jetzt hat die Neue Zürcher Zeitung sich die Arbeit gemacht, mal deutsche Soldaten danach zu fragen, wie sie denn überhaupt mit dem Einsatz und insbesondere halt auch mit diesem Nachholen der Ortskräfte als Primat irgendwie der deutschen Politik stehen, wie sie dazu stehen. Das ist recht aufschlussreich und deckt sich an vielen Stellen auch mit dem, was der amerikanische Kollege gesagt hatte. Wo fange ich denn an? Also die sagen alle, sie haben eigentlich gedacht, sie bauen das Land auf und helfen, aber sie haben ziemlich schnell gesehen, dass das halt dort andere Strukturen herrschen, dass dort eine ganz andere ja, Gesellschaftsform eigentlich herrscht. Also, dass man halt, wenn man die Ortskräfte hatte, das waren alles Familienverbände, und das hat ja auch schon der amerikanische Artikel gesagt, es zählt ein Scheißdreck, was der Arbeitgeber sagt, wenn die Familie irgendwas sagt. Es sei normal, dass ein Sohn bei der Polizei, ein anderer bei den Taliban, ein dritter bei einem Drogenbaron arbeite. Die wahre Treue der Afghanen gehört ohnehin der Familie und nur ihr. Weil die Loyalitäten der Ortskräfte für ihn schwer durchschaubar gewesen seien, habe er selbst beim Sport eine Pistole bei sich getragen. Und nachts lag die Waffe immer unter meinem Kopfkissen. Es sei vorgekommen, dass Ortskräfte durchgedreht seien, weil sie sich beleidigt gefühlt hätten. Sicher, das seien Ausnahmen gewesen. Mit den meisten habe man sich gut verstanden, auch einmal Schach gespielt. Aber vertraut habe ich den Ortskräften nicht. Also, und die sagen halt auch, man soll doch bitte unterscheiden zwischen Menschen, die halt in exponierter Stellung wirklich für die Deutschen gearbeitet haben, und Leuten, die halt als Koch oder als Träger irgendwo gearbeitet haben. Die Taliban auch nicht dementsprechend, die sind ja nicht bescheuert, die brauchen ja Leute. Also sie müssen ja, die verstehen ja auch grundsätzliche Bedürfnisse, und dass man Arbeit und Geld und Nahrung für die Familie braucht. Und ich glaube, ein Koch hat da nicht so viel zu befürchten. Oder ein Träger, aber ein Informant oder irgendwie jemand, der für die gedolmetscht hat, halt dann schon vielleicht eher. Die Taliban wollen einen Staat aufbauen. Eine ehemalige deutsche Küchenkraft tut denen nichts. Sie zu verfolgen würde ihnen nur unnötige Feinde in der Bevölkerung verschaffen, weil eben diese Familienstrukturen auch wiederum da sind, und die Taliban genau wissen, gegen die können die überhaupt nichts tun, sondern die müssen mit den Leuten gehen. Ja, hat sich das Ganze gelohnt? Sagt dann der eine Soldat am Ende, ja, wenn wir jetzt wieder mehr Terroranschläge aus Afghanistan sehen, dann hat sich das gelohnt. Der Einsatz. Für wen jetzt? Interessante Aussicht, oder? Naja, das würde einfach bedeuten, solange die da waren, war halt der Terror sozusagen in Schach. Und wenn es jetzt wieder losgeht, dann zeigt uns So, das, dass unsere Soldaten okay. zu Recht da waren. Ist doch schön, oder? Ja, es hat gewirkt in der Vergangenheit, ja. Also was hat die Sarah Attisch aber, glaube ich, auch erzählt, dass das eben in den Familien längst verankert wäre und dass man sich da Sand in die Augen streut, wenn man glaubt, man könnte die Taliban da irgendwie aus dem Land oder was rauskriegen. Ja, hier haben wir einen Artikel von der New York Times, der beschreibt die Evakuierung der CIA-Basis bei Kabul in Afghanistan, die Eagle Base und das Salt Pit. Das ist im Endeffekt eine Militärinstallation gewesen, wo Militärübungen stattgefunden haben, die CIA, das afghanische Militär und den afghanischen Geheimdienst ausgebildet hat. Ja, die haben da Befragungen durchgeführt von Gefangenen und haben sehr viele Akten und sehr viele, ja, sehr viele Akten, sehr viele Computerserver gehabt, sehr viel weiteres Material. Und im Gegensatz zu sehr vielen anderen militärischen Material, was ja einfach den Taliban kampflos überlassen wurde, via der afghanischen Armee natürlich, aber trotzdem, ist es so gewesen, dass die hier angefangen haben, schon im Mai, ja, die Gebäude in die Luft zu sprengen. Ja, also im April und im Mai haben sie angefangen, die ersten Gebäude in die Luft zu sprengen. Die sind einfach rabiat vorgegangen, haben nichts zurückgelassen, haben auch die ganzen Bunker-Tunnel auch zum Kollaps gebracht. Einige haben sie so präpariert, dass sie erst ein paar Tage später in die Luft geflogen sind. Haben sie quasi den Taliban noch ein kleines Geschenk hinterlassen. Nur einfach mal, um zu zeigen, wie anders die CIA mit dieser ganzen Situation umgegangen ist. Die haben einfach, ja, die haben einfach alles in die Luft gejagt. Die haben nicht dafür gesorgt, dass auch nur ein kleines bisschen den Taliban in die Hände fällt. Und bei ihrer ganzen Evakuierungsoperation haben die sich auch nicht an die ganzen anderen Militärprotokolle gehalten, sondern sind mit russischen Militärmaschinen und Helikoptern und Fahrzeugen durch die Gegend gefahren und haben ihre Leute halt von dort evakuiert über den Flughafen. Einfach nur, die haben das sehr koordiniert und sehr gut organisiert hinbekommen, im Gegensatz zur Armee. Ne, vielleicht wusste der Geheimdienst ein bisschen mehr und konnte sich ein bisschen früher auf die ganze Situation vorbereiten. Sicherlich wird es so gewesen sein. Ja, wegen der Flüchtlinge kommt da jetzt aber auch in Polen da so ein Problem zum Tragen, dass sie an der Grenze überfordert sind, beziehungsweise Belarus, wo einfach Leute durchlässt und die dementsprechend jetzt da so eine Gegend abgesperrt haben, wo sie einen großen Grenzzaun bauen wollen. Das ist natürlich eine unschöne Maßnahme. Die Polen sehen sich da aber gezwungen zu wohl und haben dann deswegen da auch so einen Notstand ausgerufen, was sie schon seit Ewigkeiten auch nicht mehr gemacht haben oder so. Also ja, auch eine unschöne Aktion, die dann nötig ist, offensichtlich gegen Belarus. Ne? Ja, aber was ist unschöner, halt einen Zaun zu bauen oder Leute als politisches Druckmittel durchs Land zu schleusen, um die EU zu destabilisieren und weil man sie nicht selber haben will. Ja, in San Francisco hat man ein Projekt gestartet, dass man Leuten, die kriminell sind, wahrscheinlich weil man davon ausgeht, dass sie kriminell sind, weil sie arm sind, dass man denen Geld bietet, wenn sie nicht kriminell sind. Coole Aktion auf jeden Fall und das scheint auch irgendwie zu funktionieren einigermaßen. Jedenfalls in diesen Pilotprojekten, wo sie das ausprobiert haben, hat das angeblich funktioniert. Ich bezweifle das zwar ein bisschen, aber okay. Man weiß ja, wie das ist mit den Studien und so, wie man den dann schreibt. Ja, und deswegen wollen sie das jetzt ausweiten und Leuten, die eine Waffe haben, aber nicht kriminell werden und niemanden damit bedrohen oder so oder nicht rumballern, dann jeden Monat $500 zuschießen, damit sie da nicht mehr so von Armut bedroht sind und vielleicht doch tatsächlich keine Straftaten mehr durchführen müssen wegen ihrer Armut oder so. Sozusagen, ich finde, das ist ein bisschen naiv, aber okay. Sozusagen bewaffnetes Grundeinkommen. Genau. Ja, das dann ja. Oder so. Ich meine, klar, davon abgesehen, dass... Bewaffnungsloses Grundeinkommen. Wo kriegen die denn sonst... Nee, die sind ja bewaffnet. Das ist ja das Lustige. Ich lese ja nirgendwo, dass man den Leuten dann die Waffen wegnimmt. Oder so. Nee, das geht ja auch nicht. Nee, das ist ja recht. Das auch nicht. Ja, ich das ist ja, genau, das ist ja dann... Oh, was nötig wird, weil man diese Waffen... Das heißt, ich muss mir also nur eine Waffe kaufen und mich ab und zu mal in schwierigen Kneipen rumtreiben, dann kriege ich $500 im Monat, richtig? Aber besser ist, wenn auch mal ab und zu ein niedergeschossen ist oder schon. Oder ja, pass mal auf, dann gehen die jetzt in Zukunft zu den Leuten hin und sagen, Hände hoch, das ist ein Überfall. Dann wird nachgezählt. Nee, reicht nicht. So. Wenn es über $500 sind, dann... Oder noch besser, ich gebe dir 100 ab, wenn du behauptest, dass ich dich bedroht habe oder so. Das ist cool, da kannst du eine ganze Geschäftsgeschichte... Mhm. Ja, am Ende haben sie auf jeden Fall auch noch jemanden, der sagt, dass das Sheryl Davis von der Stadtverwaltung San Francisco meint dazu, aus dem Vorfall im Nachbarort habe man gelernt, Ziel sei es, die Gesellschaft zu verändern und nicht andauernd auf das Negative zu schauen. Sollte der erste Pilotversuch erfolgreich starten. Das war's Ding. In Richmond ist damals allerdings zu einem schweren Vorfall gekommen. Ein Teilnehmer des Programms hat eine Person erschossen und wurde daraufhin zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Mutter des damaligen Opfers beklagte im ABC-Fernsehen, dass man Kriminellen nicht die Waffen weggenommen habe. Man habe ihnen sogar Geld gegeben, damit sie mehr Waffen kaufen können. Das wäre vielleicht auch gut, das festzulegen, dass sie damit keine Waffen kaufen dürfen. Das wäre vielleicht eine Idee oder Munition. Ja, am besten oder Gutscheine so vergeben. Ne? Und nur in jedem dritten kannst du neue Waffe dann kaufen. Ja. Hey, Don Alfredo, wie viele Leute hast du in dem $500-Programm? Ja, und vor allen Dingen diese Geschichte mit der Bay Area, das wissen ja viele Leute in Deutschland gar nicht. Also jetzt südlich von San Francisco, da liegt ja diese Universitätsstadt, wo die Stanford-Universität ist. Und das ist in Palo Alto. Und dann gibt es noch East Palo Alto. Das klebt ja direkt nebendran und das war ganz lange die Mordhauptstadt der USA, also die Stadt mit den meisten Morden pro 100.000 Einwohner. Autsch. Und was sie da dann gemacht haben, ist nicht solche Geschichten hier mit die Leute betätscheln oder so, sondern was sie da halt gemacht haben, ist knallharte Polizeiarbeit, die Leute halt eingebuchtet, die da irgendwie Probleme gemacht haben, halt rausgezogen aus den aus den Vierteln und so. Und als ich da 2009 mal in Amerika war, da war ich nämlich genau in diesem Distrikt da von East Palo Alto bei einer Bekannten von mir. Und das ist immer noch überwiegend halt ja eine schwarze Community und so, aber da ist halt nichts mehr jetzt groß los an Zeug. Also die haben das echt befriedet bekommen da. Und das haben die nicht bekommen mit alles durchgehen lassen und irgendwie Polizei abschaffen oder so. Ja, 40 Jahre Gefängnis, er dachte noch, er kriegt jetzt $500 oder so, aber nein, dann gab's Gefängnis. Ja, so geht's dann eben nicht, klar. Ja, muss ich da immer dran denken. Also eigentlich haben sie ja ihre Sachen da, aber das wird dann wieder wegignoriert. Ne? Solche Geschichten, da wird den Leuten da wieder das Herz warm und sie denken sich, oh ja, wir haben das Problem gelöst, ohne dass wir Leute einbunkern müssen und so. Mhm. Ist doch alles schön. Also meinst du, dass das in San Francisco entstanden ist, sozusagen als Gegenbewegung oder so, als Gegenidee, dass man immer nur repressiv ist oder so? Es sind halt die Sachen, die was gebracht haben und nicht nur da, auch in anderen Hotspots da in Amerika. Ne? Also Cleveland war ja, glaube ich, auch so eine Stadt, die ganz lange irgendwie da im, oder New York, ne, war ja auch Boston, ganz schlimm. Das kommt auch ganz schlimm. Boston ist, glaube ich, einer der schlimmsten. Hm. Ja. New York aber auch, wir haben 2000 Morde im Jahr. Jo. Ach Mensch, den habe ich nur vergessen zu lesen. In ja, Italien zieht man die Regeln an. Ja, das ist auch eigentlich schon das Ding. Also, dass sie da ja jetzt die Leute einen Impfpass halt brauchen in vielen Sachen. Und auch die aber Firmen, immer noch für die freiwilligen können. Sachen im Prinzip. Ne? Ich meine, Museum, Fitnessstudio ist ja jetzt nicht, wo man zwingend hin muss unbedingt. Aber ich meine, heute, also auf dem Job braucht man es ja auch. Ne? Ich finde, das macht eben einen Unterschied, ob man da jetzt zwingend hin muss in so eine Location sozusagen und dann zwingend auch einen Test braucht oder ob man da sozusagen freiwillig hingeht. Ja, es wird dann auch interessant. Also hier in Hannover ist, glaube ich, nächsten Sonntag die Kommunalwahl. Bin ich mal gespannt. Und dann ist ja auch noch die Bundestagswahl. Und ob wir da dann auch einfach so hingehen dürfen, wird auch spannend, weil der Bundeswahlleiter hat sich ja entsprechend geäußert und gesagt, das hängt dann halt von dem ab, was da entschieden wird, halt an dem Tag, wo das stattfindet, jetzt von den Ländern wahrscheinlich und oder von den Kommunen. Und da bin ich mal gespannt, weil wenn das wirklich so sein sollte, dass in manchen Bundesländern bei der Bundestagswahl die Leute da am Wählen gehindert werden, dann haben wir einen Rechtsstreit und auf Monate kein fertiges Wahlergebnis. Genau, dann können wir uns schon mal gefasst machen auf die nächsten Wahlen. Kommen wir nach Taiwan oder auch bekannt als die Republik China oder Region Taipei. So schnell sind wir. Ist etwas schwierig, ne? Ist Taiwan jetzt ein Land oder nicht? Natürlich ist Taiwan ein Land und Taiwan hat natürlich auch ein Militär und eine Militärstrategie und eine Militärdoktrin und sie hat jetzt gerade ihr neuen Vierjahresplan vorgelegt, beziehungsweise die Vorschläge der Kommission sind jetzt vorgeschlagen worden und öffentlich gemacht worden. Und im Endeffekt, wenn es um Militärstrategie und Taiwan geht es natürlich nur um China, weil China reklamiert ja Taiwan für sich und Taiwan sagt, wir sind ein eigenständiges Land und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Positionen, die die ganzen Länder da einnehmen, um gleichzeitig mit Taiwan und China Handel treiben zu können. Eine generelle Strategie von Taiwan ist natürlich jetzt, dass die international endlich den Durchbruch schaffen, mal als selbstständiges Land anerkannt zu werden. Deswegen wollen die jetzt eine globale Offensive starten, um auf den geostrategisch und geopolitischen Wert von Taiwan als eigenständiges Land hinzuweisen. Und gleichzeitig wollen die aber auch ein massives Investitionsprogramm in das eigene Militär fortführen. Die wollen ihre Militärstrategie dahingehend umstellen, dass die eine quasi Partisanenreservenarmee ausbilden und aufbauen wollen. Also die haben sowas quasi schon, aber die wollen die Truppenstärke innerhalb von 4 Jahren zumindest 50% bis zu verdoppeln. Das sind die Reservisten und die regulären Armeetruppen. Da soll es auch eine Rekrutierungsoffensive geben und da soll sehr viel mehr Material zur Verfügung gestellt werden. Es sollen Subventionen fließen für den Aufbau von Rüstungsindustrien, dass die Rüstungsgüter selber herstellen können, und es soll ein Streamlining in der im Wirtschaftssystem stattfinden, dass quasi die taiwanische Industrie Basis auf eine Militärfunktionsweise umgestellt werden kann, sollte der Bedarfsfall da sein. Ja, also der gesamte Staat geht quasi jetzt schon in den Vorbereitungsmodus. Die erwarten halt wirklich eine Konfrontation mit China. Vielleicht nicht innerhalb der nächsten 4 Jahre, aber sie wollen wenigstens die nächsten 4 Jahre nutzen, um sich selber weiter auszubauen. Sie wollen in Next Generation Warfare Machinery investieren. Da wird es wahrscheinlich weniger um Atomwaffen gehen, aber es wird eher um sowas wie Hyperschall-Torpedos und Raketentechnologie und solche Sachen gehen. Ist das nicht irgendwie so, dass sie damit die Chinesen jetzt auch so ein bisschen kitzeln erst? Oder? Ja, aber ich meine, die Chinesen, die rasseln die ganze Zeit mit dem Säbel. Es gibt nichts, was die Taiwanesen machen können, um die Chinesen noch mehr zu provozieren. Ach so, gut. So, und die Taiwanesen, die sind, sie bauen auch, wollen jetzt im Rahmen dieses diplomatischen Fokuses, wollen sie auch ein international anerkanntes Nachrichtenfernsehen-Ding eröffnen. Ich will jetzt nicht sagen, so wie Russia Today oder sowas, aber vielleicht halt sowas wie, was weiß ich, CNN oder NRK oder Euronews oder irgendwie sowas, aber auch natürlich staatlich kontrolliert, um halt auch der chinesischen Propaganda quasi gegenzusteuern, heißt beispielsweise zu sagen, dass Taiwan ein eigenständiges Land ist und nicht Teil von China. Und was ich interessant fand, die wollten ganz starken diplomatischen Druck auf Südkorea und Nordkorea ausüben im Rahmen aller Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass der gesamte Kontinent atomwaffenfrei wird. Das war so ein bisschen random, aber das ist wohl auch eine Sache, die denen sehr wichtig zu sein scheint. Und natürlich die strategische Partnerschaft mit Japan und Amerika weiter ausbauen, weil unter derzeitigem Stand könnte die Taiwanesen nichts gegen die chinesische Armee machen, ohne die Hilfe der Amerikaner. Und die Taiwanesen wollen sich halt zumindest in eine Situation versetzen innerhalb der nächsten 4 Jahre, dass, sollten die Chinesen angreifen, dass sie in eine Situation des Partisanenkriegs und der Strategic Area Denial Tactics wandern können. Also, dass sie quasi um jeden Zentimeter Land kämpfen, sollten die Chinesen wirklich kommen. Das hört sich ein bisschen grimmig an, aber ich meine, Taiwan ist eine westlich geprägte offene Industrienation. Aber die leben einfach unter dem Damoklesschwert von China. Ja, das ist schon eine ziemlich krasse Situation. Ich hoffe ja weiterhin, dass es da irgendwann eine diplomatische Lösung geben wird, aber China sieht sich halt gerade in der stärkeren Position. Und die Frage ist, ob das halt noch weiter eskaliert und die Chinesen dann irgendwann einfach mal was riskieren, weil sie vielleicht auch denken, die Amerikaner machen vielleicht nichts. Oder weil sie denken, okay, bevor die Taiwanesen sich vorbereiten können oder noch besser vorbereiten können. Ne, Taiwan ist ja jetzt schon eine Festungsinsel. Allein, dass sie die Reservisten vielleicht verdoppeln wollen, das ist schon eine krasse Ansage. Wenn China da dran käme, dann wäre das wie die neue Merkel-Ära wahrscheinlich für Taiwan. Ja, also ich hoffe mal, dass es den Taiwanesen nicht so geht, dass sie jetzt halt durch diese Militarisierung, die diese Gesellschaft jetzt anscheinend durchlaufen wird, dass sie halt auch sehr viele von ihrer Demokratie und ihrem offenen Charakter verlieren dadurch. Das haben sie sich ja immer behalten bis jetzt. Ja. Ne? Kann man nur hoffen. So, das ist einmal eins der Freiheit. Und jetzt kommt das Original mit dem Trademark, ne, mit dem Registered. Ne? Wall of Mart. Bundestagswahl 2020. 21. Stimme zu. Neutral. Nein, ich stimme auch zu. Hier steht nämlich für unsere Zuschauer gerade. Ich stimme hundertprozentig zu. Die uns nicht sehen, sondern nur hören. Hier steht: Fördert, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was ihr schadet. Geht in den Wald. Und dann habt ihr im Wahl-O-Mart die üblichen Sachen Stimme zu neutral. These überspringen. These überspringen hätte man eigentlich wegfotografieren müssen. Spring in den Wald oder über den Wald. Das ist die einzige Frage, die zählt. Ne? Warst du im Wald und hast du die Freiheit gefördert? Das sind zwei Fragen. Shit. Wählt die Lasst euch gendern Partei. Das machst du ja wie so ein Haltungsjournalist. Das ist eine These. Ja, eine These ist das. Fördert was der Freiheitdienst, verschwendet was ihr schadet, geht in den Wald. Das ist eine These. Ja, das ist dasselbe, denke ich aber auch. Ja, man kann ja das eine nicht ohne das andere. Das geht gar nicht. So. Fahrt Auto, aber ohne Sprit, das geht ja auch nicht. Bleibt heiter, die Sonne geht weiter. Ja. Der Sommer hört nicht mehr auf, scheint es. Echt, meinst du? Ich bete ja, dass es noch eine Woche schön bleibt. Ich gehe davon aus, dass spätestens am 26. oder wann ist die Wahl? Ja, die Sonne untergeht. Ja, da ist es genau. Am Ende. Die ewige Dunkelheit. Ja, für ewig wird es dann dunkel, wahrscheinlich, genau. Das ist auch das Klima gerettet. Da freuen wir uns ja auch schon. Ja, womöglich. Meine, da werden wir natürlich an dem Abend auch unseren Spaß haben, weil da schließen ja auch wie immer um 18 Uhr die Wahllokale. Und egal, ob es dann, wer dann wählen durfte oder nicht, werden wir sicher unseren Spaß haben. Was machen die Klingerkids denn dann, wenn das Problem nicht mehr bestehen sollte? Was machen die dann bloß? Schön für den, der die Wahl hat. Nicht in den Wald gehen, so viel ist sicher. Die stehen beim Taiwanesen und trinken Bubble Tea. Süß-sauer? Bubble Tea süß-sauer, oh weia. Ich habe auch ein Rezept für Senfeiscreme gesehen. Mich kann das nicht erschüttern. Geht aber auch nicht mehr blöder, ne? Ich finde da schon diese salzige Schokolade so schräg, aber Senfeis ist ja nochmal. Ja, Salted Caramel ist schon gut. Ah, nee, ich weiß nicht. Mag ich auch. Ich finde es sehr ohne mich. Neutral oder Stimme zu? Salted Caramel, Stimme zu. These überspringen.